Moin Moin und hallo, herzlich willkommen, tada und tusch. Ich bin der Gregor und ihr hört eine weitere Ausgabe des Game One Plauschangriffes. Heute sind wir dran mit Teil 2 unseres Podcasts über die Launch Games. Bereits in Teil 1 haben ja Trant, Fabian und ich uns sehr ausführlich darüber ausgelassen, was wir über die Launch-Titel der einzelnen Konsolen vom NES bis zur PlayStation 2-Ära gedacht haben. Jetzt geht's erstmal mit der Xbox 1 weiter und wir werden am Ende bei der Wii U landen. Also ohne weitere Rumschweife. Auf der Xbox 1, die knapp anderthalb Jährchen später, am 14. März 2002 gekommen ist, damals ja auch zu einem Riesenpreis, ich glaube 469 Euro. Da muss ja auch dann gleich schnell wieder runtergehen und die Leute kompensiert wurden, die zum Start das gekauft haben mit Controllern und Spielen, die umsonst das schicken lassen von Microsoft. Die Liste Amped, Freestyle Snowboarding als Konkurrenz zu SSX von Microsoft in Auftrag gegeben. Batman Vengeance sagt mir jetzt nichts direkt, ist glaube ich eines der vielen. Eins der vielen Spiele, ne? Also M fand ich so im Ansatz aber auch nicht schlecht. Das war mir zu knifflig. Das hat fast nichts verziehen, was so Tricks anging. Du musstest da wirklich ganz pingelig auf Rails grinden, sonst bist du runtergefallen. Aber an sich war der Ansatz ganz geil, weil das ein bisschen simulationsmäßiger aufgezogen wurde und nicht so Hip-Hop, Funky, Crazy, Afro, Fro, Scheiß, hier ja, SSX, Mann. Wie SSX, ja. Ich mochte SSX irgendwie nie, das war mir immer zu funky. Nee, also ich glaube tatsächlich auch schon, ich habe Amped auch, es gab ja drei Teile insgesamt auf der Xbox 1, oder gab es zwei auf der Xbox 1 und eins auf der Xbox 360? Amped? Von Amped. Ich glaube, der letzte Teil ist auf der 360 gekommen, wenn ich mich nicht irre, irgendwann zum Beginn der 360 dann dort. Das war die Downhill Snowboard-Serie eben für Enthusiasten. Ja. Vielleicht so ein Mittelweg zwischen SSX und 1080. Genau, du hattest ja auch ein großes Gebirge. Das war ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal, dass man da keine vorgegebene Strecke hatte, sondern ein ganzes Gebirge zum Selbstbefahren. Schon ganz cool. Konntest du auf jeden Fall, es war ein Titel mit Alleinstellungsmerkmal. Bloodwake, glaube ich, ist einer, der auch ein bisschen so wie Hydro Thunder gewesen, wenn ich mich nicht irre. So ein Speedboat-Shooter-Rennspiel war aber auch so, ja, okay. Dave Mirra Freestyle BMX 2, eines der Allerwelts Kielwasser Extremsportspiele. Ne, ey, kennt ihr noch BMX Triple X? Genau. Of Inline? Achso. Das schlimmste Spiel aller Zeiten. Ey, was war denn das nochmal? Jetzt mal ernsthaft. Das war so für die Jackass-Generation, kann man fast sagen. So eine Tony Hawk-Variante mit eben kruden Möchtegern-Humor und Pimmelwitzchen und nackten Tatsachen, die aber tatsächlich nicht nackt gewesen ist. Mit so Tussis mit dicken Titten auf dem Cover. Ne, so BMX Triple X, ja, XXX, weißt du ja. Es hat sich nicht gut gespielt, es war ein billiger Witz und ist eins der letzten Spiele, die von Acclaim, glaube ich, gekommen sind, wenn ich mich irre. Acclaim ist ja kurz darauf dann eingegangen, endgültig. Genau. Dave Mirra war aber eines unter vielen, hat für mich jetzt auch nicht so viel Alleinstellungsmerkmal gehabt, dass ich mir viel darüber gemerkt habe. Dead or Alive 3, natürlich der große Titel, der dann auf die Xbox als großer Japan-Titel rübergeholt wurde. Ne? Also vorher das haben wir bei der PS2 auch vergessen, oder? Wir haben es kurz erwähnt, aber es war nicht direkt als Launch hier in Europa mit bei gewesen, kurz danach gekommen. Es gab ja noch eine zweite Version von Dead or Alive 2, glaube ich, auf der PS2, die ein bisschen grafisch besser gewesen ist. So Tournament Edition, Championship Edition oder wie die dann alle heißen, nachdem die erste so geflimmert hat gegenüber der unfassbar, weißt du, und heute regen sich Leute über DLCs auf, weißt du? War mal einfach. Und damals hat man einfach nur mal wegen Flimmern ein zweites Spiel rausgehauen. Mein Patch kostet 180 Mark. Ja, genau. Ja. Dead or Alive 3, grafisch war es natürlich großartig, ne? Das waren auch die Dead or Alive-Spiele auch vorher gewesen, auch spielerisch sehr eigenständig für mich als 3D-Prügler. Ich habe es immer ein bisschen mehr gemocht als Virtua Fighter tatsächlich. Mhm. Und Tekken, also Dead or Alive, war immer ganz cool gewesen. Für mich jetzt kein Kaufgrund für die Konsole direkt, weil es war nicht so viel Fortschritt gegenüber dem Zweier auf dem Dreamcast. Fusion Frenzy war so ein Auto-Multiplayer mit kleinen Autos, glaube ich. Ne? Nee, das war so ein Multiplayer-Bett, genau. Mit ganz vielen Spaßdisziplinen. Achso, das war's, das Disziplin-Game, okay. Aber auch vom Style her ganz hässlich so. Ich glaube aber, die Leute haben es gemocht. Also ich habe selber nie direkt gespielt, ich habe es nur in der Auslage dann gesehen im Kaufhaus. Spiel an sich aber lustig, aber wie gesagt, weißt du, hätte es Nintendo gemacht, die hätten das mit ihren Charakteren verpackt und dann wäre es ein super Hit gewesen wahrscheinlich. Und bei der Xbox, das war, die hatten halt überhaupt keine Maskottchen, da haben sie halt irgendwelche Computermännchen genommen, weißt du, irgendwelche Tussis mit blonden Haaren, Zöpfen oder Typen mit Baseballcaps und Kopfhörer. Ja, das waren dann so, deine Charaktere. So im Westen magst du eben solche, die sollen ja wie die Player dann aussehen, damit du dich mit denen identifizieren kannst. Der ganz große Brecher im Line-Up natürlich und auch mein erstes Xbox-Spiel. Ich habe es erst viele Jahre später erst geholt, mir die Xbox, weil ich ein Media Center hauptsächlich haben wollte, weil für mich eben nicht so viel von Interesse war. Aber Halo, Halo ist Halo. Halo Combat Evolved, oh. der Ego-Shooter auf der Konsole revolutioniert hat. Oder klar, Bond-Shooter, N64 und sowas wissen wir ja alle. Aber wenn es Halo auf der Xbox 1 nicht so gegeben hätte, wären wir shootermäßig nicht da, nee, wo wir heute da sind. Es hat einfach einen Standard gesetzt. Ja, und ich muss auch sagen, ich habe das letzte Mal, bevor ich glaube, habe ich dazwischen nochmal Halo gespielt? Das letzte Mal, als ich meine Xbox hatte, so für 5 Minuten Halo 1 oder ein bisschen länger. Sonst bei mir vielleicht im Internetcafé nochmal dann aufgelegt, als Halo 2 rausgekommen ist, damit die Leute das spielen und auf dem PC. Aber ich freue mich tatsächlich ein bisschen auf den Vierer, weil es ja jetzt ein neues Team ist und es so Metroid-Elemente haben soll und alles. Echt? Ja. Wie, was heißt das? So Scannen-Gedöns und so. So komische Visoren. Gut, ist ja jetzt nicht unbedingt das, was ich von Metroid gut finde. Nein, aber so stilistisch soll es ein bisschen an Metroid erinnern. Also auch mit so Infrarotsicht eben. Ja. Und klar, Scannen ist vielleicht nicht der Teil, wo man an Metroid am meisten darauf Bock hat. Aber es soll, dadurch, dass es jetzt der Start einer neuen Trilogie ist, von dem, was ich gehört habe, als Halo-Unkundiger zumindest, ein bisschen mit so anderer Gameplay-Mechanik und anderen Feinden und anderen Sachen, die du dort machen kannst, dort einhergehen. Bin mal gespannt. Also könnte ich jetzt, ich finde schon, dass sich Halo ein bisschen totgelutscht hat. So also Reach war auch noch ganz cool, aber nochmal sowas, das wäre jetzt echt zu viel gewesen. Die dürfen sich jetzt von mir aus gerne rumbasteln und umbiegen. Mal gucken. Also jetzt mit dem neuen Team und neuen Ansätzen, ich kann mich da eh nur wenig dazu äußern, weil ich eben kein Halo-Fan bin, aber Bock hätte ich schon mal, mir die neue Version anzugucken. Halo, ganz groß auf der Xbox 1. Jet Set Radio Future. Sega nach dem Ende des Dreamcast, ich glaube auch durch Peter Moore, der ja vorher bei Sega gewesen ist und dann bei Microsoft angeheuert hat als Xbox-Mitchef und Marketing-Chef. Speziell zum Beginn war ja die Xbox so der Platz, wo dann die Dreamcast-Spiele rausgekommen sind. Ne? Wenn es den Dreamcast noch länger gehalten hätte, hätte ich das Gefühl, dass sowas eben wie Jet Set Radio Future, also Jet Set Radio 2, was nicht ganz so gut wie der erste gewesen ist, mit ein paar neuen Sachen, die mit eingebaut wurden, oder Gun Valkyrie, was es später noch gegeben hat, und Chrome Hounds und wie die alle dann hießen, die Spiele, die Sega auf der Xbox gebracht hat, so, das war der Platz, wo dann der Dreamcast nochmal neu aufgelebt ist. Und dazu gehörte eben dann auch Jet Set Radio Future. Finde ich immer noch das erste besser, und du hast es dir, glaube ich, ja auch für die Sendung angeschaut, ne? Das HD-Remake. Ich habe das Remake gespielt, das ist aber das Remake von dem Dreamcast-Teil, aber. Ja. Aber ganz gut, ich habe es vorher nie richtig so gezockt gehabt, weil mir es immer ein bisschen unsympathisch war. Aber eigentlich war das schon ein lustiges Spiel, halt relativ individuell, also man kann es mit wenig anderen vergleichen. Ja, erstaunlich muss ich zu meiner Sache immer sagen, ich mag eigentlich so ein bisschen strengere Videospielmusik oder sowas. Ich kann bis auf wenige Ausnahmen nicht mit den Soundtracks von Jet Set Radio zurechtkommen. Die fand ich eigentlich echt gut. Ich habe sogar für den Beitrag nur Originallieder benutzt, weil die so lustig waren stellenweise. The concept of love. The concept, the concept. Understand, understand, understand, understand, understand, understand the concept of love. Ich habe mir da so ein Interview angeguckt mit dem, der damals den Sound gemacht hat, und du hast jetzt ein schlechtes Beispiel gehabt, weil da waren das ja richtige Wörter. Der hat gemeint, dass die haben Wörter genommen und haben die zerhackt und haben die Samples einfach anders aneinander gesetzt, und deswegen gibt es da teilweise so komische Klänge und Sachen, die keinen Sinn ergeben in den Jet Set Radio Liedern. Okay, ja, für mich klang es immer teilweise so, wo ich dann speziell für die Musik-Podcast-Sachen rausgesucht habe, wie so eine leichte Kakophonie des Wahnsinns. Ne, das ist einfach so sehr, vielleicht klappt es im Spiel auch besser. Es ist lange her, dass ich Jet Set Radio gespielt habe, damals auf dem Dreamcast, und eben auf der Xbox auch kurz ausprobiert. Jet Set Radio Future war ja, glaube ich, auch eins, was beigepackt wurde dann später auf, zusammen mit diesem Sega GT Racing, das in so einer Pappverpackung nur, wo nicht mal ein richtiges Cover mit beigepackt wurde. Mad Dash Racing kenne ich auch nur von der Grabbelkiste her. Aber war von Crystal Dynamics. Crystal Dynamics, das kann ja nicht so unbedingt ganz schlecht gewesen sein. Max Payne gab es als Konsolenversion, aber Max Payne ist für mich ein PC-Titel tatsächlich. Das war ein Launch-Titel oder was? Es war ein Launch-Titel, zumindest nicht in Deutschland, aber in Europa. In Deutschland damals natürlich nicht, das wurde ja mittlerweile deindiziert. Hat es damals da auch mit beigewiesen, aber Max Payne funktioniert für mich zumindest, ich kenne die Konsolenversion nicht als PC-Titel, weil es so ein Quick-Save-Quick-Load-Spiel ist. Ich weiß nicht, wie sie das vernünftig da hätten umsetzen können. NBA Live 2002, NHL 2002, NHL Hits 2002, Oddworlds Munch Odyssey, das dritte Oddworld-Spiel, glaube ich, insgesamt gewesen, ne, oder? Es gab Apes Odyssey, es gab Apes Exodus. Ah, ja. Und dann gab es Munch Odyssey und später ist ja auch noch Stranger's Wrath, ich rausgekommen, bevor es eingegangen ist. Auch einer der Titel, auf den viel Vorschusslorbeeren gemacht wurden. Ich habe ihn nie gespielt auf der Xbox 1, also kann ich den nicht beurteilen. Project Gotham Racing, Metropolis Street Racer 2 sozusagen, ne, oder? Es war der inoffizielle Nachfolger von Metropolis Street Racer. Obwohl, ich überlege gerade, gab es nicht auch einen zweiten MSR? Dann Project Gotham Racing ist Metropolis Street Racer 3. Oder vielleicht, sowas. Ich weiß es nicht. Keinen. Nee? Bizarre Creations als Entwickler und die sind ja auch der Entwickler dann von Project Gotham Racing bis zum vierten Teil dann gewesen. Die haben sich zuletzt, glaube ich, oder Microsoft hat sie aufgelöst, wenn ich mich nicht irre. Seitdem. Rally Sport Challenge habe ich sehr gern gemocht. So ja, das habe ich aber auch erst später gerafft. Oder habe ich nur den zweiten gespielt? Ich weiß es nicht. Aber dann habe ich auch gemerkt, boah, ziemlich geil. Also, hat sehr viel Spaß gemacht. So ein echt gutes Rally-Spiel. Sehr viel Bock gebracht. Tony Hawk's Pro Skater 2, Pro Skater 3 als Launch-Titel. Trans World Surf, sagt mir nichts. Sagt mir auch nichts. Das letzte Spiel, aber das kenne ich noch. Ey, aber mal kurz, ich muss mal kurz einhaken. Hier bei dieser Activision Sport, also Trendsport-Reihe, da gab es ja auch mal so ein Surf-Spiel. Kennt ihr das noch? Kelly Slaters. Wakeboarding? Wakeboarden war es, genau. Wakeboarding, okay. Ja, ja. Aber ich glaube, das war Kelly Slaters. Kelly Slaters Wakeboarding. Nee, ja. Kelly Slater war doch Surfen, oder? Ja, aber Surfen mit Segel? Also Kelly Slaters Pro Surfer war auf der Xbox. Nee, ich meinte dieses Wakeboarding. Wakeboarding. Ich muss jetzt immer aufpassen, dass ich das nicht verwechsel. Wie heißt Wakeboarding Unleashed featuring Sean Murray. Wie heißt diese schlimme Foltermethode, mit der ich das jetzt immer verwechsel? Waterboarding. Ah, ja, okay. Ja, also du willst niemanden wakeboarden. Ich glaube nicht, dass er dann seine Geheimnisse preisgibt und sein Land verrät, wenn du ihn wakeboardest. Der freut sich ja, weil es Spaß macht. Wurde das mal verwechselt jetzt vor kurzem? Da war doch mal irgendwie so ein Skandal. War es tatsächlich? Ja, ich glaube schon. Oh Gott, ja, müssen wir aufpassen, glaube ich, mit dem Wakeboarding. Wakeboarding Unleashed featuring Sean Murray. Sagst du, was? Sean Murray? Shut up and take my money. Ja, ja, damit. Auch noch rausgekommen, Reckless the Yakuza Missions. Dieses doch ein bisschen gehypte Rennspiel mit vielen Partikeleffekten, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. No? The Yakuza Missions, aber ist auch ein Titel, der für mich zumindest für mich dran vorbeigegangen ist. Ist auch ein zweiter Teil rausgekommen, wenn ich mich nicht irre, später. Aber erster Teil damals zum Launch mit erschienen. Ja, man sieht es, die Kataloge werden immer größer, immer umfangreicher, was die jetzt sagen. Ja, weil aber auch immer mehr random Shit dazu kommt. Es wird einfach aufgefüllt. Also ich glaube, ich will mich als Käufer nicht beschweren, dass es zu viel Shit gibt tatsächlich dann oder zu viel Spiele dann gibt, wenn eine neue Konsole erscheint, was mir dann die Wahl lässt. Aber es geht dann natürlich auch ein bisschen so die Glattstücke unter, wenn du dann dort welche findest. Ich glaube, sowas wie Halo wurde natürlich nicht überschattet von dem ganzen anderen Zeug, was es gibt oder ein Dead or Alive oder Jet Set Radio Future für die Leute, die es dann geil finden. Aber es ist natürlich schon ein bisschen, hier schon einige Sachen ein bisschen untergegangen. Genau. Also es ist auch so, dadurch, dass ein Super Nintendo sich ja damals doch noch ein bisschen unterschied von einem Mega Drive, da waren halt auch die Lineups noch individueller, auch innerhalb einer Generation. Ist ja klar, dass das sieht man ja heute auch bei Releases, also Ubisoft ist da auch so eine gute Firma, die das, oder ein gutes Beispiel dafür, die nehmen dann halt erstmal ihre 5 bis 8 Franchises und wissen, okay, da sind Leute, die kaufen neue Konsolen, die wollen auch Spiele kaufen, da portieren wir erstmal alles, was wir noch haben, von einem ähnlich leistungsfähigen System 1:1 darüber und nehmen das mit und hauen das raus, es kauft schon irgendjemand. Und das war halt früher auch nicht so. Da hatte eine PlayStation 1, da ist ja keine einzige Doppelung gewesen zu einem Saturn, genauso wenig wie bei einem Nintendo 64. Und so war es davor in den Generationen auch nicht. Und heute, da wird halt alles erstmal gleich zweit und dritt rausgehauen, was wieder ganz schön verbittert jetzt klingt, aber es ist halt wirklich, da ist halt auch Masse, geht dann oft da vor Klasse mittlerweile. Nee, es ist leider eine Entwicklung, die auch mit den Jahren dann eben immer mehr dazugekommen ist, vor allem mit dem Angehen der Generation danach, der Xbox, PS2 und GameCube. Einfach, dass du so gleichwertige Konsolen hattest, wo du einfach auf dem gleichen Nenner dann bleiben musst. Und wenn jetzt sowas wie die Wii U, aber sprechen wir gleich nochmal drüber, dann darauf zurückkommst, dann was kann ich umsetzen? Was kann ich nochmal schnell dafür rausbringen, nochmal ein Gimmick dazu packen? Ja. Ich meine, der größte Schwachsinn ist ja die Mass Effect 3 Special Edition, die irgendwie so kurz vor dem rauskommt, vor der Mass Effect Trilogie zum gleichen Preis, wo du drei Spiele zum gleichen Preis auf den anderen Konsolen bekommst, gegenüber dem dritten auf der Wii U, aber das sind dann Auswüchse, die es gegeben hat. Xbox One hätte sich, glaube ich, also 469 Euro ist schon eine Ansage gewesen, aber 299 und Halo, Halo allein hätte sich schon gelohnt und auch sowas wie Dead or Alive kannst du ja auch noch geben. Rally Sport Challenge habe ich persönlich viel Spaß gemacht. Tony Hawk's gab es auch für die PS2. Oddworld weiß ich nicht, ob welche Leute auch Bock gehabt haben. Man hat aber eine einigermaßen gute Auswahl für sich gehabt, für den Start dort. Mir fällt gerade nicht mehr ein, konnte man die Xbox auch als DVD-Player benutzen? Da war doch irgendeine Art von Einschränkung, oder? Die Einschränkung war nicht von Haus aus, du musstest dir eine Fernbedienung mit dem Dongle kaufen. Ach ja. Ah, super, also du hast dann den Infrarotempfänger an einen der Controller-Ports angeschlossen, stimmt. Und dann wurde erst der DVD-Player freigeschaltet. Du konntest also nicht übers Menü, was eigentlich auch keinerlei Sinn ergeben hat. Total strange. Ich kann mir vorstellen, dass die wahrscheinlich über die Fernbedienung die Kosten für den DVD-Player ausgelagert haben, weil normalerweise musst du ja ans DVD-Konsortium einen gewissen Betrag dann abgeben pro Gerät, was dann DVDs abspielen kann. Und die haben dann gesagt, nein, die Fernbedienung ermöglicht es, DVDs zu spielen. Dann die Leute, die die Fernbedienung kaufen, haben automatisch da auch den Beitrag drin fürs DVD-Konsortium. Kann tatsächlich vielleicht dann sowas gewesen sein. Immerhin, was ich an der Xbox geil fand, keine Memory Cards, Festplatte, konntest du Zeug drauf tun und das war schon also eine Innovation, die lange nötig war. Rückblickend eigentlich, das nur kurz dieses, die optische Darstellung von dem Betriebssystem oder wie auch immer man das so nennt. Mit dem runden Kreis und genau, alles. Genau, also eigentlich wie finster und wie böse das schon fast aussah, weißt du? Ja. Wenn ich mir heute jetzt mal Konsolen angucke. Ja, das stimmt. Ne? Ich meine, guck mal, bei der PS3 wirst du zumindest von diesem Azi-Fazi Gewaber empfangen. Nintendo brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist immer gute Laune. Ja, hier auch beim Dreamcast, kennt ihr da auch dieses Betriebssystem? Ja. Das war ja auch so lustig, ne? Also ich meine auch so, wo du die Uhr einstellen konntest oder jetzt mal Spiel auswählen, das war ja alles immer so hell und willkommen heißend und bei der Xbox bist du da so im Inneren des Borg-Würfels fast schon. Ja. Du wurdest assimiliert ins Videospiel. Ja, stimmt. Dann, da konnte man aber auch noch relativ wenig machen, also da gab es nicht viele Optionen. Ich habe es tatsächlich auch nicht mehr so oft gesehen, weil ich habe meine Xbox dann als Mediencenter dann eben dann rangeholt und da mir das Xbox Media Center draufgegangen. Ich habe tatsächlich mein Menü auch selbst gestaltet im Photoshop und programmiert und alles. Gab es auch eine Xbox-Seite, wo man dann seine eigenen Menüs hochladen konnte. Das wurde irgendwie ein paar tausend Mal runtergeladen. Das hat mich gefreut. Oh, okay. Dann. Das war so ein minimalistisches blaues Teil mit Rändern und du konntest dich ja so modden, dass du dann eigene Musik und Hintergründe dann draufpacken kannst und eben deine Inhalte von dem PC direkt streamen kannst auf dem Fernseher. Hat mit der HD-Ära dann nicht mehr funktioniert, aber es war ein Gottesgeschenk für dann normal hier konsumieren und Videos dann, DVDs auf Festplatte dann exportieren und alles machen, dass du es drüber angucken kannst, war super gewesen. Zum Spielen habe ich es tatsächlich dann aber auch eher sekundär benutzt. Was ich halt nie so schön fand, auch wenn wir jetzt nicht über die Konsolen an sich eigentlich sprechen, aber ich fand weder die Hardware war hässlich und klobig und groß und der erste Controller war auch eine ziemliche Unverschämtheit. Der erste Controller konntest du Robben erschlagen. Wie geil, wie schnell die dann auf die Kundenwünsche reagiert hatten. Mit dem neuen Controller? Ja, ich meine, das macht ja auch nicht jede Firma, weißt du? Der war schön. Meine meisten anderen Firmen lassen denn die Leute schreien und denken sich, ja, scheiß doch drauf. Und die haben einfach reagiert und haben noch einen kleineren Controller. Stimmt, Microsoft hat immer auch, wo die wegen dem Preis dann Leute dann gemeckert haben, gab es ja auch die Preissenkung, aber auch eben dann, es wurde kompensiert durch freie Controller und Spiele, dass sich die Leute dann nicht schlecht fühlen. Der Controller S, der eindeutig eben ein Vorläufer des Xbox 360-Controllers ist, ein bisschen klobiger als die 360-Variante, aber auch mit einem wesentlich besseren Steuerkreuz und Sticks und alles ausgestattet. Ich konnte tatsächlich auch irgendwann 2D-Prügelspiele mit dem Xbox 360, Xbox 360, Xbox, die 360 kommt automatisch, mit dem Xbox S, verdammter Job, ey, mit dem Xbox-Controller konnte ich tatsächlich besser spielen als mit dem PS2 und anderen Sachen. Ey, versuch das mal rauszubekommen, das funktioniert nicht. Und die haben wirklich darauf reagiert. Ich fand auch die Special-Modelle irgendwann ganz nett. Ich hatte diese grüne, durchsichtige Limited Edition mir geholt. Aber es war natürlich ein riesiger Klotz. Und es waren im Endeffekt PC-Bauteile, die einfach... es waren PC-CD-Laufwerk, es war eine PC-Festplatte, die du selbst ein- und ausbauen konntest drin und alles. Es hatte eben so ein bisschen den Duft von, okay, jetzt hast du einen Computer da stehen und der hat auch ordentlich Horsepower, aber du musst damit zurechtkommen, dass du den eben zwischen PS2 und GameCube und allem drum dran stehen hast. Das war aber eigentlich auch ein bisschen eine nüchterne Zeit damals, oder? Weil man hat vorher immer gedacht so, also ich zumindest meiner kindlichen Naivität, so die Konsolen, das waren so kleine Zauberkästchen und so. Ja. Und dann hast du dann schon gewusst, ja toll, da sind einfach nur scheiß PC-Komponenten im anderen Gehäuse drin. Ja, nix extra für die Konsole entwickeltes mehr und so. Ja, ich meine, es ist ja auch einhergegangen, das erste Mal, wo du dann richtige Spielhallen 3D-Qualität mit dem Dreamcast zu Hause hattest, das konntest du dir vorab nicht vorstellen mit der PlayStation. Also es war immer die Diskrepanz, dass da die viel, viel geileren Sachen in der Spielhalle sind. Nur dann haben auch mit dem Dreamcast dann die Arcade-Maschinen angefangen, einfach PC Boards und Hardware und keine Capcom CPS2 und Model 2 und 3 und wie Spezialboards heißen, sondern, ja, wie ist es, Lindberg, die Xbox-Hardware jetzt mit House of the Dead in der Spielhalle, ne, dass du es 1:1 umsetzen kannst. Und ich glaube, dass einfach dadurch, dass alles so weggebrochen ist, was mit dem Spielhallenmarkt angeht, hat es sich auch nicht gelohnt zu innovieren, was die Technik angeht daheim. Die Xbox war März 2002. Der GameCube ist nicht allzu lange später daraus gekommen und ich hatte tatsächlich auch meine beiden Launch-Spiele für den GameCube auch vor der Konsole mir gekauft, weil ich die dann günstig. Soll ich da mal raten? Kannst du raten, aber das wirst du auch rausfinden. Aber ich wollte deine Geschichte nicht unterbrechen. Nee, bitte, bitte. Aber ich Luigi's Mansion und Wave Race Blue Storm. Eindeutig, genau die beiden. Ja. Und Luigi's Mansion, Wave Race Blue Storm, Luigi's Mansion war das eines der ersten Spiele, was damals auf der Nintendo Space World, glaube ich, das Jahr oder zwei Jahre vorher dann veröffentlicht wurde, wo auch vorher dachte man ja, okay, das der Nintendo Dolphin, glaube ich, hätte es sein sollen, der Codename. Und Super Mario 128 wird dann noch dafür gemacht. Da gab es die Tech-Demo mit den 128 Marios, die dann rumgelaufen sind. Wo die Technik und das Spiel dann angekündigt wurde, ich glaube, Luigi's Mansion ist ja im Endeffekt dann sowas gewesen, so ein Lückenfüller, ein Platzhalter dafür, weil Super Mario Sunshine noch lange nicht fertig ist. Das kam ja auch erst ein Jährchen oder anderthalb danach, ne, nach dem Launch. Und das war die erste Nintendo-Konsole, die kein Super Mario Jump'n'Run zum Launch gehabt hat. Ein Spiel, was, glaube ich, wegen seiner, seiner Natur als Lückenfüller ein bisschen unnötig dann richtig auf die Fresse bekommen hat, weil viele Leute ja ein Mario-Spiel dann erwartet haben. Luigi's Mansion hat mir echt viel Spaß gemacht. Es ist aber auch natürlich nur ein halber Nachmittag, den du damit verbringen kannst. Ja. Ne? Ich mochte das Spielprinzip halt nicht wirklich. Ich mochte es, wie es aussah und wie sie das umgesetzt haben. Das ist ja immer alles sehr liebevoll und auch die ganze Villa war schön gemacht. Das war aber liebevoll ist das Wort, aber auch mit so diesen zarten Pfeifen immer. Ja, ja, genau, das war echt geil. Aber ich mochte das Spiel an sich nicht, weißt du, mit dem Schreck weg und so. Schreck weg 0815. Hat mir irgendwie keinen Spaß gemacht. Doktor, wie ist der Doktor? Igitt. Doktor Igitt. I.Gitt. G-I-D-D. Ja, man musste mit dem Spielprinzip ein bisschen zurechtkommen. Mich hat es immer sehr gewundert, dass keine Wii-Version später darauf gekommen ist, weil eigentlich hat sich die Wiimote wäre perfekt als so Schreck weg 0815 Sauger dann gewesen. Es war ein bisschen ungelenkt immer mit den Sticks, wo du dann auch kämpfen musstest, dass du als Luigi Ghostbusters mäßig durch Haus durchläuft und die Sachen dann machst. War aber nichtsdestotrotz ein netter Launch-Titel, der aber natürlich nur maskieren wollte, dass eben kein Super Mario fertig ist. Es gab neben Luigi's Mansion, wie gesagt, Wave Race Blue Storm. Wave Race, meinen Lieblingstitel zum Beginn von dem GameCube dann da gewesen. Ein sehr schönes Sequel zum allerersten Wave Race auf dem N64, was ich auch sehr, sehr ausgiebig gespielt habe. Und Wave Race ist eins meiner liebsten Rennspiele auch immer noch, ne, weil es so einzigartig ist und die Wellenphysik auch gut gemacht wurde. Und ich liebe Wave Race. Schade, dass es da keine Version später gegeben hat und vielleicht gibt es mal eine Variante auf der Wii U. Das wäre für mich ein Kaufgrund zum Beispiel. Ich glaube schon, dass irgendwann mal eins kommt. Ich würde mir Wave Race, für den Wave Race würde ich mir tatsächlich eine Wii U kaufen, wenn es das dann angekündigt ist. Andere Sachen, die rausgekommen sind, 2002 FIFA World Cup, Batman Vengeance, Bloody Roar Primal Fury. Bloody Roar, ich glaube, das ist der vierte Teil gewesen. Prügelspiel von Hudson, wenn ich mich nicht komplett irre, wo du dann so ein bisschen im Dead or Alive-Stil, nur du konntest dich zwischendurch in so Monster mutieren lassen. Das hat der erste Teil hat mir noch Spaß gemacht. Ich weiß noch, dass ein Kumpel hat immer diesen Maulwurf genommen. Bakuryu hieß der. Der hat aber auch gute Klauen gehabt. Der konnte dann ordentlich weghauen. Oder es gab auch Alice, das Bunny. Bunny war, genau, stimmt, Alice in den Hasen, konnte sie sich verwandeln. Also irgendwie mochte ich die Serie so. Im Nachhinein, ich könnte mir da auch nochmal so ein Remake vorstellen oder irgendwie eine Neuauflage. Die war recht einzigartig. Irgendwas hatte ich auch zuletzt nochmal gehört. Ich weiß nicht, ob es als Download-Titel für die PS2 gekommen ist oder auf die PS3 gekommen ist oder ob es in Japan gab es ja auch diese Billo-Spiele, sowas wie Earth Defense Force. Ne, das sind ja auch so B-Titel in Japan. Gab es ja auch diese Best-of 2500-Serie, wo es dann so 100 Spiele gegeben hat, die ein bisschen billiger aufgebaut waren. Ich glaube, Bloody Roar ist auch mittlerweile dort hingedriftet. Ich hatte Bloody Roar 3 auf der PlayStation 1 gehabt? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ne? PlayStation 1 gab es ja, 1 und 2. 1 und 2 habe ich gehabt. Und 3 war dann GameCube und 3 war Primal Fury. Primal Fury war eine Version von, eine abgedatete Version von 3 für GameCube. Okay, mhm. Ja. Und dann gab es noch einen vierten Teil für PlayStation 2, danach war Schluss. Danach war Schluss, dann war zu Ende. Ja, hat das Schicksal von Toshinden dann halt irgendwann. Ja. Taugt es auch nicht mehr. Zum Launch, das erste Burnout kam tatsächlich mit zum Launch für den GameCube hier raus. Ja, genau. Ja, stimmt. Und das war damals schon, ich weiß es noch, es war schon damals sauflüssig, aber es hat auch geflimmert, glaube ich. Es war extrem schwer, den Straßenverlauf zu erkennen. Genau. Es ging unheimlich auf die Augen. Du musstest auch mit dem Speed, der dazugekommen ist, also grafisch war es natürlich echt cool gewesen und Criterion hat da auch schon dann richtig erstmal eine Marke dort gesetzt, aber es war so richtig ein Auswendig-Lernspiel. Ja, ne? Ja. Wo kannst du dann durch die nächste Kreuzung dann durch und alles? Ich kann mich an die ellenlangen Threads in Maniac erinnern, wo dann auch einfach sich die Leute dann teilweise bekriegt haben, ob es jetzt was taugt oder ob es nichts taugt. War auf jeden Fall ein Hingucker, ey, weil man so ein schnelles, wildes, auch die Unfälle waren ja, glaube ich, auch schon mit so Zeitlupenkameras inszeniert. Also sowas hast du bis dahin noch nicht gesehen und es war schon ein ziemlicher Hingucker. Ja, für mich hat Burnout kontinuierlich bis zum dritten Teil dann immer stärker geworden. Der zweite war nochmal einen Tacken cooler, ne? Auch mit dem Training am Anfang und alles. Ich habe mir lange Zeit immer gewünscht, oh, wenn es mal ein GTA mit Burnout-Grafik gäbe, das wäre so geil, Alter, das wäre so super, weil es einfach so die beste Grafik war und Burnout 3 eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich habe offline 2.500 Takedowns auf der Xbox 1 gemacht, weil es einfach so viel gebockt hat. Burnout, das erste, war aber schon mal ein guter Start. Aber jetzt hier wegen dem, weil man das nicht erkennen konnte, jetzt Need for Speed Most Wanted hat ja jetzt Criterion gerade rausgehauen. Ich habe auch mal jetzt reingeguckt, weil der Daniel für uns den Beitrag macht. Mhm. Ey, ich erkenne da auch nicht, wo die Leute fahren, weißt du? Also das Ding ist zugemüllt mit Effekten, also Staub, Gischt, Lensflares und untergehende Sonne. So, und du baust nur Unfälle. Und ich glaube, da haben die schon immer Bock drauf gehabt. Es ist fast unmöglich, da sauber durchzukommen. Ich meine, wenn die eins können, ist es dann Modelle verbiegen. Ja, so Automodelle verbiegen und ey, was man auch immer von Burnout Paradise halten kann. Ich habe es eine Zeit lang gern gespielt. Aber da war es doch nicht so, ne? Gut. Das war doch schön übersichtlich auch. Findest die du, später, konnt, oder? Also, war das nicht so? Du konntest da schon dich sehr, sehr leicht zerhauen irgendwann mal, wenn du vor allem die schnellen Autos dann später gehabt hast. Gut, aber da waren zumindest die Steuerung war tight genug, um dann halt noch schnell reagieren zu können. Ja, klar. Und das ist auch bei Need for Speed Most Wanted nicht so. Weißt? Das ist nicht hat so eben echt? Diese typische träge Need for Speed Steuerung und du siehst ein Auto schon 100 Meter weit kommen und trotzdem donnerste rein. Ja, ich habe mich doch drauf gefreut. Ich habe The Run durchgespielt. Ich meine, du hast es ja auch sehr weit gespielt. Es war ganz furchtbar. Ich habe es tatsächlich bis zum Ende gebracht und nur mit der Hoffnung, okay, dann hast du es hinter dir, kriegst wieder ein gutes Criterion, Most Wanted, ein Criterion Need for Speed. Ich glaube, das wird auch bei vielen Leuten gut ankommen, aber ich hier Forza Horizon kommt ja auch raus, jetzt um das mal kurz abzuschließen und das hatte ich jetzt auch mal kurz gespielt, da haben wir auch schon eine Version da, das ist irgendwie viel angenehmer. Erkennst viel mehr, Autos sind nachvollziehbarer. Kannst du ja auch nicht vergleichen miteinander jetzt. Aber im Grunde dann doch wieder. Ja, das ist ja wie wenn du Call of Duty mit Battlefield vergleichst. Nee, Moment. Doch, genau so ist es. Cell Damage, auch auf dem GameCube rausgekommen, Cell Shading Rennspiel, ich glaube eines der frühesten Cell Shading Spiele. Jetzt werde ich zu Sean Connery hier. Cell Shading Spiele rausgekommen sind. Crazy Taxi, ist es das erste Crazy Taxi tatsächlich noch in der Variante, weil damals gab es ja schon Crazy Taxi 2 und 3, glaube ich. Ich hatte zwar auf dem 2 auf dem Dreamcast und 3 auf der Xbox, ging eh bergab nach dem ersten Teil leider. Dave Mirra Freestyle BMX 2, Disney's Tarzan Free Ride. Donald Duck Quack Attack. Es ist echt nur Schrott. Ja, Quack Attack, glaube ich, ging sogar einigermaßen noch. Und Driven, das Spiel zum Film. ESPN International Wintersports 2002. Hat keine Lizenz für Olympia, lass mal so machen. International Superstar Soccer 2, hast du vorhin angesprochen, Fabian. Luigi's Mansion hatten wir hier. Sonic Adventure 2 Battle, auch ein Novum. Das erste Mal ein Sonic-Spiel auf einer Nintendo-Konsole. Vom Sega Erzrivalen. Und Nintendo. Wie kann... Eine Ära ging zu Ende tatsächlich. Das mag heute sehr nonchalant klingen, wenn man es da sieht. Ja, Sonic Adventure, ja, auf dem GameCube, toll. Das war damals das Ende einer Ära tatsächlich gewesen. Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader, der Grafikbrecher damals zum Launch vom GameCube. Super Monkey Ball, Tony Hawk's Pro Skater 3, Universal Studios Theme Parks Adventure. War Schrott. Wave Race Blue Storm und Extreme G Racing XG 3. Das war auch nichts. Das war auch nichts in der neuen Variante. Ja, ich glaube, wir haben ja schon ein bisschen ausführlich über Wave Race und Luigi dann geredet. Klar, der ganz große Grafikbrecher war natürlich Rogue Squadron 2, Rogue Leader. Ist das, was ich auch tatsächlich dann grafisch am Beeindruckung gefunden hat. Ich habe es bei Giga, glaube ich, tatsächlich gesehen im Fernsehen zum ersten Mal und dann, oh, das sieht ja interessant aus, aber ich konnte nie mit dem Spielen selbst was anfangen. Ich habe nie diese Factor 5 Flugsachen dann gerne gespielt. Ich meine, das gab es bei Rogue Leader, glaube ich, noch nicht so, dass du auf dem Eisplaneten, ähnlich wie bei auf dem N64-Teil dann die AT-ATs dann mit den Seilen dann die Beine umbinden kannst, dass sie umfallen. Das hat vielleicht noch gebockt, aber ich weiß gar nicht, ob das bei Rogue Leader noch drin gewesen ist. Hätte ich persönlich nicht so interessant gefunden. Ja, vom Line-Up aus her sehr viel Zeug, was an Fortsetzungen und Ports dann da gewesen ist. Tony Hawk's gab es anscheinend für alle Konsolen. Als rausstehende Titel, wie gesagt, eben Wave Race, Luigi's Mansion von Nintendo selber. Super Monkey Ball fand ich noch interessant als Start der Serie, dann als so Puzzle, ja, ein bisschen Billard-mäßig, Minigolf-mäßig mit den laufenden Affen in der Blase, ist cool gewesen. Sonic Adventure, einfach nur ein Landmark, weil es ein Sonic-Titel auf einer Nintendo-Konsole gewesen ist. Aber ansonsten nette Sachen, auch nichts, was so extrem herausgestanden. Ich glaube, Enttäuschung darüber, dass es keinen Mario Jump'n'Run zum Beginn gegeben hat, direkt zum Start von der Konsole, hat, glaube ich, viele dann trotzdem ein bisschen sauer gemacht. Ja, stimmt. Na, und nachdem du gewohnt warst, hey, Mario World beim Super Nintendo, Mario 64 beim N64, oh, was kommt da, was kommt jetzt? Ach, Luigi's Mansion. Zum GameCube selber will ich noch kurz sagen, dass ich das Design damals sau schlimm fand. Ja, mit dem Griff zum Wegschmeißen? Ja, genau. Und auch die Farbe und so. Es sah halt aus wie so ein kleines Spielzeug, weißt du? Und wenn ich an neue Konsolen gedacht habe, dann habe ich mir die so ausgemalt, wie von mir aus, wie die PS2 aussah und so, weißt du? So ein bisschen Home-Hi-Fi-mäßiger, wie man halt die Geräte unter seinem Fernseher stehen haben möchte. Halt irgendwie so, aber nicht in bunt und mit Griff dran und mit so grauen Plastikblenden. Also ich fand es ganz schlimm, als es rauskam. Es war schon eine Ansage, die eben komplett gegenüber der Philosophie von Sony und von Microsoft dann ging, die eben solche, entweder so wie die PS2, so ein spezielles Design sich holen, was sie ja von Atari gekauft hatten. Ne? Hatten wir auch zuletzt ja mal mitbekommen, ne? Dass das Design aber von einem alten Atari-Computer dann übernommen haben. Oder Microsoft mit ihrem wirklichen viereckigen Kastenbrecher, der ins Hi-Fi-Rack dann mit reinpasst. Das war wirklich dann Spielzeug und auch ich fand die Form interessant tatsächlich. Die Form an sich war cool, ein kleiner Würfel, aber halt nicht diese bunte Scheiße mit dem Griff hinten dran. Also ja, und die ersten Farben waren schwarz und lila. Ja, ne? Und ich muss auch sagen, was ist denn lila für eine Farbe? Genau, für die Konsole? Passt doch in kein Wohnzimmer. Die bestimmt so eine Koop mit Milka machen, das hat sich noch zerschlagen, da waren die Geräte aber schon gebaut. Mit so Flecken dann drauf. Ja. Es gab ja später einige interessante Farbvarianten. Und dann hat Milka eine eigene Konsole gemacht. die dann rausgekommen ist. Ich fand immer dieses Spicy Orange ganz cool. Das gab es aber auch, glaube ich, nur in Japan, ja. Ne? Dieses Knallorange. So im Grunde haben sie sich ein bisschen, die sind ihrem Kinderzimmer-Charme nicht wirklich entwachsen. Aber es gab später noch normale andere Farben. Es gab Silber und Weiß zum Beispiel, glaube ich, noch, die sahen ganz okay aus. Ja. Und auch, du konntest ja auch das Nintendo, dieses Glas mit dem Nintendo GameCube-Logo dann austauschen gegen andere so schwarze Logos auf der Konsolen, auf dem Konsolendeckel oben drauf. Ne, das war austauschbar. Es gab ja auch für Resident Evil 4, glaube ich, später dann, dass du dann so ein Resident Evil 4 Logo auf der Konsole dann da hattest. Also aber jetzt zur Form an sich, also das so ein Würfel fand ich schon ganz geil. Aber wie fandst du denn dann diesen Panasonic Q? Weil der sah ja schon aus ein bisschen, das war so eine Mischung. Am Anfang natürlich super, aber mittlerweile finde ich das Ding eigentlich porthässlich. Der Q sieht für mich so aus wie so eine Espresso-Maschine. Ja, tatsächlich. Ja, das stimmt. So, also am Anfang fand ich das schon ganz geil als Idee und das sah auch edel aus, in Anführungsstrichen. Aber wenn man sich das heute anguckt, dann fühlt man sich irgendwie an die 80er erinnert. So. Es war auch tatsächlich die einzige Variante, die von dem Fremdhersteller dann gekommen ist, der Panasonic Q. Es gibt Konnte ja noch den abspielen? Hm? Ja, das war dem sein Feature. Aber dann hatte der auch einen komplett anderen Deckel, oder? Weil der bei dem anderen. Der hat, glaube ich, das tolle Inlaufwerk gehabt, oder? Er hatte einen Toploader tatsächlich, wo du dann eben, wenn du in der Mitte eingestellt hast, war die Aussparung größer für die. Oder es war, ich hatte den auch nicht in der Hand gehabt, also weiß ich nicht inwiefern. Kann auch sein, dass es so ein Frontloader gewesen ist, wo dann eben wie die CD-Player eine kleinere Aussparung für die GameCube-Discs hatte. ne, mit den kleinen DVDs. Das fand ich zum Beispiel cool, dass du auch eine kleinere Disc dort hattest, aber weil es einfach so dem Formfaktor entsprochen hat. Aber im Endeffekt habe ich mich auch ein bisschen so gefühlt, ja, da passt ja nicht so viel drauf. Und das war ja auch so tatsächlich so 1,5 Gigabyte oder sowas. Runtergerechnete Zwischensequenzen von der DVD, von der PS2. Und es hat sich Nintendo auch wieder ein bisschen ins eigene Bein geschossen. Dann haben wir wieder einen kleinen Sprung. Jetzt sind wir in der aktuellen Generation angelangt. 2.12.2005. Und tatsächlich, es sind fast schon dann 7 Jahre, wo das Ding aktiv ist. Welche Konsole war schon 7 Jahre aktiv? Die Xbox 360. Ich muss sagen, aber jetzt kurz, wenn du die Dauer ansprichst, das nervt noch nicht so sehr wie damals zum Beispiel zu PS1-Zeiten. Die waren ja auch viel zu lang am Leben. Und da hat du konntest es aber auch nicht mehr sehen, diese hässliche Scheiße. Und das geht mir jetzt auch schon ein bisschen so. Ja, natürlich, aber nicht ganz so krass, finde ich. Nee, also ich komme langsam auch an den Punkt, wo ich auch mal Bock hätte auf so einen kleinen Techniksprung, was die Sachen angeht, aber es passiert tatsächlich wesentlich langsamer als bei den alten Sachen. Ja. Du siehst vor allem speziell auf einer Generation, dadurch, dass die so lange existiert, vergleich mal die Xbox 360 Launch-Titel technisch und schau dir mal an, was jetzt möglich ist. Ne? So ein Halo 4, vergleich das mal mit dem Perfect Dark Zero. Ich habe es dem Fabian gesagt, ich habe jetzt erst vor kurzem Rage angeguckt und da war ich ja wirklich überrascht, was auf der Konsole noch geht. Also, das sieht unglaublich aus für so eine alte Scheiße. Ja, also, du bist konditioniert mittlerweile, dass eben so marginal immer weiter verbessert wird, aber die haben ja auch 7 Jahre Zeit gehabt, um immer wieder ein bisschen was besser zu machen technisch. Also, du weißt ja nicht, was alles in der PlayStation 1 noch gesteckt hätte, wenn man gezwungen wäre, die über 7 Jahre laufen zu lassen. Da hättest du auch ein bisschen auch nicht mehr so viel, aber doch schon ein bisschen mehr rausgeholt. Hier, Xbox 1 wurde ja einfach nach 2 Jahren eingemottet. Ja. Nachdem dann, oh, jetzt kommt die Xbox 360 raus, scheiß auf Xbox 1. Da wäre noch einiges möglich gewesen, was technisch wurde die ja nie wirklich so groß ausgereizt, bis auf eine Handvoll Ausnahmen. Aber es wäre jetzt schon echt mal in der Zeit. Also ich habe, glaube ich, auch erst vor ein paar Monaten irgendeinem Podcast gesagt, dass mir die aktuelle Generation noch voll ausreicht. Aber ich merke es jetzt gerade, ich spiele Assassin's Creed 3 auf der Xbox 360 und das ist extrem ambitioniertes Spiel in vielerlei Hinsicht und auch technisch. Die haben teilweise echt coole Szenarien mit unglaublich viel Figuren auf dem Bildschirm und großer Weitsicht. Aber du siehst so oft, wie sich die Welt irgendwie erkennbar aufbaut im Hintergrund. Ja. Und das macht die Illusion so oft kaputt davon, dass es eine echte Welt ist. Und solche marginalen Sachen, das wäre halt echt schön, wenn ich die jetzt irgendwie mal nicht mehr sehen müsste. Und ich habe auch da ein bisschen Hoffnung, entweder eine PC-Version, die ja ein bisschen später kommt, oder vielleicht auch, es heißt ja, dass die Wii U-Version von Assassin's Creed angeblich sehr gut werden soll, dass man das da nicht so krass hat wie bei der Xbox, weil die definitiv ein bisschen davon überfordert ist, was Ubisoft will mit dem Spiel. Das wäre tatsächlich nochmal, auch wenn es so vielleicht im Endeffekt marginale Besserungen wären, auch vielleicht nochmal ein Punkt für mich, wo die Wii U dann reizvoll wäre. Einfach vielleicht eine höhere Auflösung, vielleicht eine stabilere Framerate. Wenn es irgendwann mal eine Konsole gibt, die tatsächlich wirklich, es ist vorausgesetzt, in 60 Frames soll alles laufen. Die halt hätten toll, all mein Geld. Ja? War auch bei Rage so, weißt du, mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen, als ich mal endlich wieder ein 60-Frames-Spiel gesehen habe. Das passiert so selten, weil man sich mittlerweile an diese Unreal-Engine-Spiele, die mit 30 laufen, schon so gewöhnt hat. Call of Duty wäre nie so erfolgreich gewesen, wenn es nicht 60 Frames wäre. Aber da hat auch mal jemand gesagt, die Entwickler von Ratchet & Clank, das war doch auch ist das auch Insomniac? Insomniac ist Ratchet & Clank. Die haben mal gesagt, ey, wir machen keine 60-Frames-Spiele mehr, der technische Aufwand lohnt sich nicht, die Leute wissen das nicht zu würdigen. Das ist auch so, das hast du immer gehört. Ich auch. Es ist leider so, das erste Forza hatten sie auch rausgehauen, das lief mit 30 Frames, obwohl sie Konkurrenz zu Gran Turismo haben wollen, was schon immer mit 60 lief. Und da hat er auch genau damals dasselbe gesagt, so, ja, das sieht keiner und das nimmt keiner wahr und so ist es ja auch. Also, das ist doch Schmarrn. Ja, wir sind leider die Gebrandmarken, was das angeht, weil we are the only ones who care. Die anderen interessiert das alles also nicht. Also hier, so ein Call of Duty wird, glaube ich, auch gut laufen, wenn das nur mit 30 laufen würde. Findest du? Klar. Also ich finde, da ist der Unterschied, weil dort hast du eben, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, diese 60 Frames Aber guck mal, bei Rennspielen juckt es auch keinen. Ja, aber da profitiert aber auch die Genauigkeit beim Schießen und so, ist, glaube ich, auch sehr davon abhängig, dass Call of Duty so extrem flüssig läuft. Battlefield läuft doch auch mit 30 und verkauft sich wie blöd. Ja, aber ich glaube, Call of Duty hat ein anderes Spielgefühl, was für viele Leute, die können das nicht definieren, woran das liegt, aber die können durchaus sagen, oh, das ist so schön flüssig und da kann man so schön genau zielen und alles funktioniert so sauber und schnell. Die sagen nicht, das läuft mit 60 Frames, aber das macht das schon einen Großteil des Spiels aus. Aber trotzdem, die sagen dann sogar, ich sehe keinen Unterschied. Nee, das sage ich ja nicht. Also ich sage ja, die sehen einen Unterschied. Die können sagen, Call of Duty spielt sich für mich anders als Battlefield, die können dir nur nicht sagen, warum. Ja, so. Es kann durchaus sein, dass sie es eben nicht in technische Begriffe dann verpacken können, den Unterschied. Ich glaube, es ist eben, also ich bin mir sicher, dass es zumindest ein Faktor gewesen ist, diese 60 Frames, zusammen mit den Innovationen, die Call of Duty 4 damals mit dazu gebracht hat, mit diesem inszenatorischen und Schlauch-Action, mittlerweile, wie man es dann vielleicht abfällig nennen kann, aber da hat echt viel zusammengegriffen und ich glaube eben, wenn es dann eben diese kleine Spitze mit den 60 Frames nicht gegeben hätten, wäre es nicht ganz so erfolgreich gewesen, wie wir es dann jetzt eben haben. Mhm. Nicht umsonst ist kein Call of Duty-Titel, der dann nachgekommen ist, nicht 60 Frames gewesen. Das ist ja die einzige Serie, die 60 Frames aufrechterhält und dadurch in Kauf nimmt, dass die eben in Sub-HD-Auflösungen läuft, ja. Was mich als normale Gamer auch nicht wirklich interessiert. Ne? Also ich gehe ja nicht und zähle die Pixel dann da. Das sehe ich zum Beispiel dann wieder nicht. Weißt, ich sehe auch keinen großen Unterschied zwischen 1080p und 27p, ehrlich gesagt. Je nach Fernseher kann ich den sehen, glaube ich. Klar, ja, klar. Ab einer gewissen Größe wirst du es dann schon sehen, aber... Wo, wir waren noch nicht die Xbox 360-Spiele genannt. Nee, hatten wir noch gar nicht genannt. Ich gehe dir einmal kurz durch. Amped 3 ist rausgekommen. Call of Duty 2 als einer der Launch-Titel für die Xbox. Condemned da Criminal Origins. Da gab es noch kein Modern Warfare, muss man sich mal vorstellen. Nee, das gab es ja noch Call of Duty 3, was wir später dann auch in der Sendung nochmal uns angeschaut haben. Und dann kam erst Modern Warfare. Condemned Criminal Origins, brauchen wir jetzt inhaltlich nicht drüber auslassen. FIFA 06, Road to FIFA World Cup. Gun war tatsächlich ein Launch-Titel, als so der Konkurrent zu Red Dead Redemption, Red Dead Revolver damals. Auch eins der ersten Western Open-World-Spiele. Cameo Elements of Power, als N64-Titel gestartet, als Xbox 360-Titel dann geendet. Zuletzt nochmal aufgetaucht, ein Demo-Video von der Xbox 1 von Cameo. Haben wir uns angeguckt, Rand und ich, in der Redaktion ein bisschen. Ja, gut aus. So großer Unterschied war am Ende nicht. Natürlich. Nee, also sah für Xbox 1 schon echt krass gut aus. Es sah sehr, sehr gut aus. Und die 360-Version hat ja nochmal dann einfach den Bloom-Effekt mit dem Kübel rüberbekommen. Aber genau, und ich glaube, diese großen Massenschlachten haben sie noch neu reingebaut. Aber so oder so, ich fand es auch auf Xbox 360, das war schon das beste Launch-Spiel meiner Meinung nach. Es hat mir echt auch viel Spaß gemacht. Da war noch einiges von dieser Rare-Magic, die so hatten in ihren 3D-Jump'n'Runs oder 3D-Action-Adventures durchaus noch drin. Also mir hat es echt viel Spaß gemacht. So das letzte wirklich, so was so den Rare-Spirit noch dann teilweise hatte. Also wir haben hier auch gleich noch ein anderes Rare-Spiel mit natürlich der am meisten erwartete Titel, Perfect Dark Zero, gewesen. Rare endlich von Microsoft für hunderte Millionen Dollar von Nintendo zu Microsoft gewechselt und die machen jetzt Perfect Dark, den wohl besten Shooter auf dem N64, jetzt dann auf der Xbox 360 und hat es irgendwer mal länger gespielt, Perfect? Ich habe es nicht ausgehalten, aber es war auch erst deutlich später, nachdem es schon lange raus war. Es hat mich irgendwie total enttäuscht. Es kam mir technisch so vorgestrig vor, als ich es gespielt habe. Mir dass auch. Als du damals schon gespielt hast, vorgestrig. Ich weiß noch, wir hatten es damals mal beim Jay gespielt oder so, oder er hat es gespielt und ich bin da dazugekommen und ich war richtig überrascht, wie die Figuren, die sahen aus, als wären die 5 Meter groß. Aber jetzt nicht so, was die Proportionen angeht, sondern die räumliche Wahrnehmung war so komisch. Du hast immer so das Gefühl gehabt, du spielst im Land der Riesen. So kam mir das jedenfalls vor. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Aber auch ein ganz hässlicher Look gehabt irgendwie. Tatsächlich, ja. Es war für einen Titel, der visuell primär natürlich erstmal überzeugen, sondern das fand ich eben sehr merkwürdig von der Konsole. 3 Spiele hatte ich zum Launch gesehen, Perfect Dark Zero, Cameo und Project Gotham Racing 3. Und Project Gotham Racing 3 fand ich sah ziemlich geil aus als Launch-Titel. Ne? Der hatte auch tatsächlich diesen Next-Gen-Glanz drüber gehabt und dann auch so Motion Blur und solche Geschichten. Und wir haben das glaube ich, im Rennspielcast angesprochen. Immer, ich finde, bei einem Launch in der Konsole muss ein Rennspiel mit dabei sein, weil das sind somit die grafisch beeindruckendsten Titel, die dann dabei sein können. Und wie ein Spiel, wo so viele Vorschusslorbeeren mit Rare, mit der Serie, mit allem wie Perfect Dark Zero einfach ein bisschen so flach fällt. Ne? Und ich hatte mir die nicht zum Start gekauft, ein paar Kollegen, und haben die mitgebracht bei mir ins Internetcafé, groß an den Beamer angeschlossen und uns angeguckt. Und irgendwie war ich ernüchtert tatsächlich von Perfect Dark Zero. Wieso warst du in einem Internetcafé, wo man einen Beamer anschließen konnte? Ich hatte mein eigenes Internetcafé. Ernsthaft? Also nicht, ich hatte die Leitung über mein eigenes Internetcafé dann vom Staat gesponsert sozusagen und ich hatte einen eigenen Beamer, wo ich Sachen anschließen kann. Okay, und wir haben Übernachtungen dort gemacht und alles. Also ich bin ja ausgebildeter Jugendgruppenleiter und habe dann mit Jugendlichen und Kids dann gezockt und Internet gemacht und Zeug angestellt und wir haben dort unsere Konsolen angeschlossen und dann gezockt und gedaddelt die ganze Zeit. Okay, das war ganz cool gewesen. Es war aber kein HD-Beamer leider, ne? An dem ich dann das Zeug anschließen konnte. Es hat trotzdem, andere Sachen haben wesentlich besser ausgesehen. Ich habe meine Xbox 1 an dem Beamer dort angeschlossen und so ein Dead or Alive 3 sah geiler aus als jetzt so ein Perfect Dark Zero, auch wenn es nicht direkt vergleichbar ist natürlich. War aber ein bisschen schade eben. Und ich meine, nicht umsonst wird das Spiel jetzt mittlerweile, du kannst es ja noch kaufen für so einen Euro oder zwei. Ja. Ne? Oder wird dann als Untersetzer dann mitverkauft, ne? Damit sie es auch dann nochmal losbekommen. Es hat nicht den Effekt gehabt, der da gewünscht war. Vor allem, wenn du mit der Xbox 1, mit dem Halo 1, was der Brecher schlechthin gewesen ist damals, ne? Die hätten richtig eine Marke etablieren können. Xbox kommt dann immer mit dem geilsten Shooter raus, ja, wenn die Xbox erscheint. Haben sie nicht ganz geschafft tatsächlich. Aber das hat der Konsole selbst ja zum Glück keinen Missstand oder irgendwie gebracht, weil es hat sich ja komplett amortisiert später durch die anderen Shooter, die dann gekommen sind. Madden NFL 06, NBA Live 06, Need for Speed Most Wanted, das damalige Most Wanted. Heute heißt es auch Most Wanted, ne? Ja. Kein Teil. Ach, das Most Wanted, also das richtige alte Most Wanted. Ja, genau, wo die Leute dann noch gesagt haben, jetzt reicht's aber mal mit Need for Speed. Und so Black langsam. Box. Ja, das aber das gilt doch als gutes Need for Speed. Hot Pursuit fand ich geiler damals, muss ich sagen. Eigentlich auch, das erkenne ich auch als gutes Need for Speed an, aber ich glaube auch Most Wanted wird irgendwie ein bisschen gelobt, aber ich check's nicht so ganz. Ich habe damals schon den Überblick über die Sachen verloren, aber wenn jetzt die Reboots unter dem gleichen Titel alle nochmal rauskommen, ich krieg das nicht mehr zusammen alles, ne? Ich weiß nicht, mal ist der Reboot besser als das andere, mal ist das Original besser als der Reboot, das taugt irgendwie alles dann, alles merkwürdigerweise nicht. Peter Jacksons King Kong, sehr hoch gehypt, glaube ich. Das war ganz gut. Ne, so ein 8-Stunden-Spiel. Ich glaube, da kann man leicht Gamerscore machen. Ich wollte es gerade sagen, es ist dafür berühmt, dass man nach dem Durchspielen, ich glaube, es hat 5 Achievements zu je 200 Punkten und man hat die auch definitiv, wenn man es durchgespielt hat. Oh Mann. Ja, viel Wuff. Wahrscheinlich kann man es eh nicht hören, dann auf der Aufnahme die Hunde, die sich draußen streiten. Ja, viele Leute tatsächlich, auch eine neue Sache, die Achievements, die dazugekommen sind mit der Xbox. Teilweise bestimmen ja Leute ihre Käufe jetzt, wie gut die Achievements bekommen können. Ne? Ich kenne auch Leute, die sich weigern, irgendwelche Spiele zu spielen unter ihrem Account, damit sie das nicht als Makel auf ihrem Achievements dann da haben. Da gibt es auch so ein geheimes Tastenkürzel, mit dem man Spiele mit 0 Punkten aus der Liste löschen kann, glaube ich. Es ist tatsächlich auch kein Kürzel. Du kannst die tatsächlich mit 0 Punkten rauslöschen. Ja? Ja. Aber alles, was schon einen Punkt oder sowas hat, geht dann nicht mehr. Du kannst dann einfach mit, ich glaube, 4 oder Y darüber gehen und einfach löschen und das Zeug dann machen. Aber auch nur, wo du dann... Wenn du dann gestört, wenn man ganz ehrlich ist. Wenn sich Leute darüber wirklich echauffieren, dass sie da so Spiele stehen haben. Ich verstehe es auch nicht ganz. Also ich kann es nachvollziehen, dass einige da sehr einfach so ADD-mäßig so sind, oh nee, ich darf nicht und ich muss immer eine gerade Anzahl an Gamerscore haben, wenn ich die Konsole ausmache und... Toll, hast eine schöne neue Neurose eingeredet gerade, guck ich mir ja gleich mal nach. Hast eine neue Marotte jetzt hier. Ist wahrscheinlich eine 7 hinten stehen. Ja, ich darf nur schlafen gehen, wenn der Akku vom Telefon noch bei 98% ist oder mehr. Irgendjemand hat im Internet ein Bild gepostet, okay, ich darf ab jetzt nie wieder was spielen, weil sein Gamerscore war 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hat gesagt, ich werde nie wieder was spielen. Machen. Oder er soll Halo Online spielen, Halo 4, dann wird er vielleicht sofort gebannt. Toll, beim neuen Account, dann sieht es aber halt keiner mehr. Weil der liegt ja dann brach und dann sieht keiner mehr. Ja, wenn es jemand sieht, meinst du, der ruft ihn dann an und sagt, wow, du bist so cool. Ja, genau. Oder er könnte dann diesen stillgelegten Account immer wieder mal so anmachen, so einfach so 2, 3 Stunden im Tag. Hans Franz mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gamerscores online. Für die ganzen Leute müsste Microsoft eigentlich mal so als Verarschung so ein Dashboard-Update installieren, was dann 5 Gamerscore freischaltet, Dashboard-Update installiert. Das bist du so wie das Simpsons-Spiel. Du hast Start gedrückt, 10 Gamerscore freigeschaltet. Nein! Ja. Ich fände es ja geil, wenn sie mit dieser Gamerscore-Nummer auch tatsächlich irgendwelche Sachen haben, wo dir dein Gamerscore weggenommen wird, wenn du Scheiße spielst. No. Das wäre auch gut. Das fände ich, würde dem mal ein bisschen mehr Wert oder sowas geben. Also für meinen immer stetig wachsenden E-Penis. Das wäre tatsächlich mal ein sehr lustiges Achievement. Minus 5G. Das hat noch keiner gemacht. Das wäre ganz geil, ne? Ja. Aber gut, ich glaube auch das Spiel selber haben trotzdem einige Leute dort gespielt. Project Gotham Racing 3, schönes Rennspiel, technisch vor allem. Quake 4 hat es damals als Variante gegeben. Tiger Woods PGA Tour 06 und da war schon relativ viel. Tony Hawk's American Wasteland. Da war Tony Hawk schon tatsächlich am Abbauen. Ich habe Tony Hawk's Underground 1 noch gerne gespielt auf der Xbox 1, aber danach war Schluss für mich tatsächlich. Ich glaube übrigens, dass Tony Hawk könnte eine der Serien sein, die am allermeisten bei Launches hier aufgetaucht ist jetzt. Das hatten wir jetzt speziell zu der Zeit. Ich meine, Tony Hawk... kam ja auch jedes Jahr, also ziemlich schwer, nicht zum Launch zu kommen. Ja, wir haben's. Du hast es ja, glaube ich, zum Relaunch dir dann auch angeguckt, das Tony Hawk's Downhill Jam, damals noch. Ne? Gott, bei der Wii muss man wirklich sagen, da sind wir jetzt noch nicht, aber da gab es so viele Enttäuschungen in dem Launch-Lineup, da haben sich so viele Blasen im Kopf sind da zerplatzt. Nee. Ja, aber da können wir, denke ich mal, auch gleich hingehen. Xbox 360 müssen wir natürlich hier kein Fazit oder sowas abgeben, weil die Konsole läuft noch. Ich kann da noch sagen, warum mich die am Anfang nicht so gereizt hat, war, weil ich in 2005, wie vermutlich mal 90% aller Leute, noch keinen HD-Fernseher hatte. Mhm. Und die geile Wirkung hat sich da halt echt zu Hause nicht so eingestellt. Ich weiß, dass ich Cameo, da hatte ich noch so ein 27 so Zoll Röhrenfernseher von Sony. 4 zu 3 Röhrenfernseher. Genau, 4 zu 3 war das noch. Und dann habe ich mir zur WM 2006 habe ich mir einen 50 Zoll Rückpro-Fernseher von Sony gekauft. Und ich hatte selten so einen Kauf, so privat für mich, der mich so geflasht hat irgendwie, weil das so was anderes war. Und dann habe ich da die Xbox dran gemacht. Ich weiß noch, da hatte ich einen Tag frei. Und da haben Trant und ich noch zusammen in einem Verlag gearbeitet. Und ich habe dann der Firma jemanden angerufen, Patrick. Ja. Habt ihr mir erzählt, wie geil das ist und dass er da vorbeikommen muss. Ich habe Fight Night da drauf laufen gehabt auf der Xbox und ich habe nie vorher sowas Geiles gesehen und so ein geiles Erlebnis gehabt. Abgesehen davon, dass der Fernseher, wenn man realistisch ehrlich war, war der bei Tageslicht nicht besonders geil. Das weiß der Trant ja auch, der nutzt ja heute noch so einen Rückpro-Fernseher. Mhm. Die hatten schon auch ihre Macken neben der Größe, die zweifellos ganz geil war oder ist. Ja, aber der Effekt alleine, ich habe meinen HD-Fernseher auch tatsächlich erst um einige Zeit später bekommen und auch dann einen Tag nur damit verbracht, einfach davor zu sitzen. Alter, wie sieht Naruto denn aus? Unglaublich. Das Oblivion hatte ich noch auf SD gespielt, das hat mir eigentlich gereicht. Oh nee, ja. Nee. Ja, wenn du das Pech hattest, ohne dafür Werten was auszusagen, Dead Rising, das erste auf der Xbox, da haben die Leute ja nicht kompensiert beim Programmieren für die SD-Fernseher und du konntest die Schrift gar nicht lesen. Ja, ja. Na, da sind solche Sachen hast du teilweise auch gehabt und da wurde irgendwann mal der Schritt notwendig, aber ey, wenn man sich gleich von Anfang an richtig der HD-Grafik dort ergeben kann, es war der letzte große extreme Schritt, den wir hatten, vor allem, weil es ja danach keinen Schritt mehr gegeben hat, was das Visuelle angeht. Wir sind ja immer noch bei Babyschritten mittlerweile, auch wenn verglichen, und schaut euch tatsächlich nochmal Videos von den Launch-Titeln an, Cameo sieht noch ganz nett aus, aber es fühlt sich an, als ob du PS2-Spieler dann teilweise siehst, gegenüber dem, was du dann heutzutage hast, was da einfach für ein Schritt gewesen ist, aber du hattest natürlich seitdem keinen Sprung mehr. Also Oblivion ist auch ein guter Vergleich, wenn man das mal neben Skyrim sieht, meine Fresse, ey, was sich da getan hat. Und denke hier, Call of Duty 2 ist als Launch-Titel dort. Hammer, also, ja. Schau dir Call of Duty 2 dann nochmal an und schau dir dann Modern Warfare 3 auf der gleichen Konsole, mit der gleichen mit dem gleichen Laufwerk und sowas an, hast trotzdem dann einen riesigen Unterschied. Mal sehen, wann es die Xbox 27 dann gibt. Nächstes Jahr. Und jetzt ich sage, dass das Line-Up zu 75% identisch sein wird mit dem der Xbox 360, nur die Jahreszahlen werden sich geändert haben. Wahrscheinlich, ja. Wenn die, wie wird die wahrscheinlich heißen? 27 ist, glaube ich, zu dämlich. Ne? Xbox Infinity, Xbox Unendlich. Xbox Next. Xenon, PS4. Wenn Microsoft das PlayStation 4 nennen würde. So cool. Das finde ich sehr, sehr lustig, muss ich tatsächlich sagen. Aber gut, Trant, wir kommen jetzt zum 8.12.2006 und tatsächlich in die Game One-Zeit mit rein, wo wir tatsächlich einen Launch auch damals gecovert haben. Die Nintendo Wii ist rausgekommen. Wir hatten natürlich ein bisschen vorher schon die PS3, ein Japan-Gerät bekommen, aber das ist ja später gelauncht. 8.12. war unser erster deutscher Konsolen-Launch am 8.12.2006 und du hast es angesprochen, Fabian. Furchtbar. Jetzt sieht man schon, es ist so ein bisschen das Feld der Enttäuschung, was du dann hier sehen wirst. Stell mir vor. Ich fange mal auf, meine ich. Ich fange mal an. Barnyard sagt mir nichts. Ist so ein was Spiel mit so Farmtieren. Okay. Call of Duty 3. Da weiß ich noch, hieß es dann, alter Schwede, es ist ja eher wie die PS2-Version. Das hat ja mit Xbox und PS3 gar nichts zu tun. PS3 gab es noch nicht. Es hat aber die ersten Versprechen wurden gebrochen. Und schon da gab es noch Call of Duty Big Red One für PS2 und es war ungefähr genauso vom technischen her. Call of Duty Big Red One. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Cars, das Spiel zum Film. Ja, crap. Ja. Far Cry Vengeance hat Simon getestet damals in Folge 14, 15 oder sowas. Stimmt, ja. Weiß ich, dass das Argument auch ungefähr das gleiche war von wegen, nee, hier mit den HD-Konsolen ist das aber ja, nicht so. Auch speziell, ich meine, die Wii hat natürlich von sich nicht nur Reden gemacht, was sie technisch dann leisten kann, sondern Shooter sollten geil sein, ja, ne? Ja. Mit dem Wiimote-Ding, dass du dann vernünftig die Dinger spielen kannst. Und es gab natürlich eine Handvoll Shooter wie Far Cry Vengeance, was aber speziell, ich glaube, die sehr, sehr dämliche KI hatten wir, glaube ich, im Beitrag angesprochen, wo Simon auch dann teilweise neben Leuten gestanden hat, die einfach in den Kopf geschossen haben, die nicht reagiert haben und alles. Und da hat alle Bewegungssteuerung und richtig Zielen auch nicht wirklich was gebracht. GT Pro Series. Furchtbar. Habe ich damals auf einem Event gesehen, es war von Ubisoft vorab. Das hatte so eine Art Cell-Shading-Grafik. War total hässlich, war auch spielerisch kacke. Gab das Wii Steering Wheel, gab es noch dazu, dieses Lenkrad. Und was noch der Gipfel war, es hat weder Progressive Scan noch 16:9 unterstützt. Alter, das kannst du ja doch nicht machen für also eine Konsole, wo du es war, es war hässlich, es war scheiße. Also da war schon klar, okay, Rennspiele ist die Wii vielleicht auch nicht die Konsole to have. Aber zum Glück gab es ja auch noch Happy Feet, das Spiel zum Film. Nochmal mit dazu. The Legend of Zelda Twilight Princess, mein Launch-Titel und hast ich habe viel Spaß. Hast du gerade geschnarcht, Rand? Ja, das war schon, also da habe ich, das hat mir die Wii auch dann gerettet. Ich habe da wirklich 50 Stunden gespielt und auch wenn das nur ein aufgebautes Gamecube-Spiel war, das war schon ein gutes Zelda. Und die haben tatsächlich auch dadurch, dass es die einzige Version mit 16:9 gewesen ist. Was auch eine Unverschämtheit war. Sehr unverschämt. Die Gamecube-Version war nur 4:3 und die komplette Spielewelt, wenn man beide Versionen gesehen hat, die war gespiegelt. Warum nochmal? Also, weil Link ist Linkshänder. Link ist traditionell in den Zelda-Spielen Linkshänder. Ja, stimmt. Ne? Und die ganze Welt auf dem Gamecube war darauf ausgelegt, wie das dann da ist. Nur auf der Wiimote oder mit der Wii, du hast die Wiimote ja die meisten jedenfalls dann rechts. Und die wollten diese Diskrepanz haben, dass der Spielecharakter links mit dem Schwert schwingt, während du rechts macht die schon Sinn, ja. Und die haben einfach, damit die Spielwelt funktioniert, komplett alles gespiegelt. Echt jetzt? Ja. Und du hast. Es gibt ja auch bei dem Ocarina of Time Remake auf dem 3DS gibt es ja auch einen gespiegelten Modus mittlerweile. Der Master Quest ist dort ja gespiegelt, glaube ich. Das ist also fast schon eine Tradition geworden, aber da hat es wohl angefangen mit Twilight Princess. Hat für mich auch den Wii-Launch, also das Einzige, was mich wirklich richtig gereizt hat dran. Und ich habe es auch nicht bereut, trotz einigen Längen und langsamem Start und so weiter. Grafisch beeindruckend. Ich hatte es auch auf der Games Convention damals noch ein paar Jährchen vorher auf dem Gamecube gespielt, habe mich lange drauf gefreut und habe viel Spaß gehabt. Es war auch ein sehr, sehr schönes Ding gewesen. Madden NFL 07, Marvel Ultimate Alliance, das war wie Baldur's Gate, ja. Dark Alliance, ne? Dieses Top-Down-Action-Slasher. Monster 4x4 World Circuit. Auch Ubisoft Billig-Scheiß-Spiel. Billig-Scheiß. Need for Speed Carbon, das war es dann EA im Billig-Spiel. Scheiß. Open Season, das Jagd Spiel zum Fieber. Film. Wir haben sehr viele Animationsumsetzungen hier. Pinball Hall of Fame The Gottlieb Collection. War, glaube ich, ganz gut. Die Pinball-Teile, es gibt die ja auch als Download, glaube ich, mittlerweile auf verschiedenen Konsolen und die Gottlieb-Dinger haben immer gute Wertungen, glaube ich, bekommen. Aber das war halt auch damals ein Spiel, wo ich echt gefragt habe, ja okay, jetzt habe ich hier diese Wii-Fernbedienung. Was soll ich damit? Was mache ich damit? Da haben sie ja auch, das hast du ja, glaube ich, auch gar nicht gebraucht. Da hätte man in jeder Hand eine Wii-Mode und hätte die beiden Paddle selbst steuern können damit. Ja, wie auch schön. Ja, ich finde es okay, wenn speziell auch zu einem Launch einer Konsole, klar, du hast ein Gimmick mit der Bewegungssteuerung gehabt, aber wenn das Spiel sich tatsächlich sagen kann, wir bauen das nicht auf Teufel komm raus darauf, ist von mir auch okay. Ne? Nimm mal die ersten DS-Titel, die rausgekommen sind, wo jetzt braucht jedes, ich muss irgendwie zeichnen können. Mhm. Oh, ich spiele Castlevania, ich habe den Endgegner besiegt. Oh, Moment, ich muss noch das Ding aus der Hand legen, den Stylus holen und dort irgendeine Rune zeichnen, damit ich den besiegen kann. Na, wenn sich so ein Schwachsinn dann dort nicht einbaut. Ja, stimmt schon. Ist es von mir aus okay. Aber gut, klar, wenn ich dann die neue Technik ausprobiere, ist es nicht unbedingt das, was ich da sehen will. Rampage Total Destruction. Oh mein Gott, ey, das ist ja wirklich das traurigste Line-Up, was es gibt. Rayman Raving Rabbits. Das ist nicht so schlecht, wie es von vielen Leuten immer gemacht wird, aber es war jetzt nicht so das gut. Das Spiel selbst bestimmt nicht, aber speziell wie zu der Anfangszeit von Game One, dass damals intern unser ehemaliger Redaktionsleiter Herr Quambusch hat die eben so lustig gefunden, die Hasen, dass der permanent wie die Hasen teilweise geschrien hat, die ganze Zeit und die auch überall drin haben wollte, die Hasen. Und ich konnte es irgendwann nicht mehr. Ich konnte es einfach irgendwo nicht mehr. Der hat auch immer geschrien, wie die Hasen. Ja, die ganze Zeit, weil es so lustig fand. Und Wolf ist auch fast durchgetragen. Der arme Wolf. Heute schnauft er noch wie die Hasen. Ey, Rayman 1 war, glaube ich, ein Launch-Titel für den Jaguar. Einer der wenigen, ja, tatsächlich. Ist auch gut, wie den Jaguar einfach weggelassen. Ich habe den einfach ignoriert. Also auch, ich habe auch 3DO und CDI und CD32X weggelassen, weil ich glaube, da hätte auch das Launch-Line-Up nicht wirklich was retten können. Steel. Ja, das war wirklich das Spiel, gebrochene Versprechen die ohne Lüge Ende. Um die Wii-Steuerung am meisten auseinandergefallen ist, mit wo ich jetzt auch Befürchtung habe, dass es Zombie U ähnlicher gehen könnte, ohne da jetzt zu viel mutmaßen zu wollen, aber das hat halt einfach nicht funktioniert, das Spiel. Weder das Schwertkämpfen noch das Ballern war richtig geil und da hast du schon gemerkt, okay, Wii ist nicht das, was sie angekündigt haben und wird es auch nie werden und wurde es später halbwegs vielleicht dann mit der Wii Motion Plus, die aber halt auch nur noch drei von Ja, aber auch nur tatsächlich haben. Halbwegs. Also ich finde, wenn sie mit sowas wie der PlayStation Move dann angefangen hätten, das hast du eigentlich mehr so erwartet, ne? Ja. Das, was die PlayStation Move dann heute kann, aber für die Versprechen, die vor allem auch visuell gemacht wurden, ich kann mich auch noch, das ist ein guter Screenshot, oh guck mal, die Wii wird doch geile Grafik haben, so gut wie dieser gedokterte Screenshot dann da ausschaut, aber im Endeffekt war es eine visuelle, spielerische und einfach komplette Enttäuschung von bis hin. Also ich finde, Metroid hat gut funktioniert, die Metroid Prime Spiele. Die sind aber auch ein Jährchen später. Das hat gut funktioniert. Aber die ersten, also ich habe die Metroid Collection ja hier, die Steuerung wurde ja übernommen für die ersten beiden Teile von dem dritten, dass du die auch so spielen kannst. Und 16:9. Und was ist denn los? Nix. Ist nur spät schon. Okay. Was guckst du denn so? Ich find's auch, ich bin auch ein bisschen müde. Und ich muss noch Wurstbrot essen. Red Steel war auf jeden Fall nicht das, was man sich vorstellen konnte. Viel besser als SpongeBob SquarePants Creature from the Krusty Krab. Oh Mann. Die Hits nehmen kein Ende. Ja, und es wird auch mal besser. Superfruit Fall. Da erzähle ich, ich höre jetzt wirklich auf mit den Scheißgeschichten zu Scheißspielen, aber bei Superfruit Fall weiß ich noch, das war das allererste Spiel, noch bevor es die Wii im Handel gab und bevor wir irgendwie Spiele selber hatten. Da kam jemand vorbei von der damaligen PR-Agentur. Ich sage jetzt nicht, wer das ist, sage ich euch vielleicht später oder war. Und zeigte uns das. Und ich war so ein bisschen der Nintendo-Fanboy in der Redaktion und ich konnte es niemandem mehr schönreden, nachdem wir dieses Spiel, was du heute nicht mal mehr für 79 Cent im App Store verkaufen würdest, es war so ein Obst-Rumschieb-Denkspiel und alle haben sich so fett ins Fäustchen gedacht, ich stand da so mir, die Kinnlade fiel mir vor Enttäuschung wirklich auf den Tisch. Und ich musste echt rausgehen, ich konnte mir das nicht angucken und dadurch war die wieder schon so geprägt in der Redaktion. Es hat lange gedauert, um das wieder heil zu machen. Und der Kollege war wahrscheinlich im vollen Verkaufsmodus. Schaut euch genau an, was das da... Wow, geil. Ja, Hammer, ey. Aber ich meine, da haben sie echt ins Zeug gelegt, das Ding in Verruf zu bringen. Super Monkey Ball Banana Blitz. Minispielsammlung, glaube ich. Ey, wie kommt da noch Gregor? Danach kommt noch PS3 und das wird noch viel schlimmer dann. Na, wir sind ja noch nicht mal bei Wii Sports. Das ist da hier auch das letzte dann auch gleich. Super Monkey Ball, Tom Clancy, Splinter Cell Double Agent. Das hat Ex-Kollege Bene sich damals gekauft, weil er auch ein neues Spiel für die Wii haben wollte und mir auch total enttäuscht gezeigt, wie das maximal einem schlechten PS2-Spiel grafisch und technisch dann entspricht. Ey, Double Agent war doch, glaube ich, auch noch ein sehr früher Titel für die X. Nee. Ja, Double Agent ist der Vierer, glaube ich, für die Xbox, oder? 360 gewesen. Der war auf der Xbox auch tatsächlich ganz cool. Ein früher Titel eben, der damals auch auf der Xbox 1 und der 360, glaube ich, gekommen ist tatsächlich, wenn ich mich nicht irre. Also dann als Multiplattform tatsächlich über mehrere Generationen dann ging. Wie auch Burnout Revenge zum Beispiel, ne? Gab es ja auch für PS2, Xbox und Xbox 360. Hier war es aber mehr so eine Billo-Variante, eher wie so eine PC-Version auf 640x480 gestellt, ohne Texturen. Tony Hawk's Downhill Jam hast du dir angeguckt für die Sendung dann als Launch-Titel. Tony Hawk kann man sich immer anschauen. Mhm. Auch so Kippelsteuerung dann gehabt. Ne? Wurde weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Er hatte, ich glaube, du musstest das Pad so flach hinlegen und nach links und rechts neigen, damit Tony Hawk dann so Downhill dann eben, ja, so wie es im Titel dann ist, er ist nur Downhill gefahren, du konntest dann nach links und rechts ausweichen. Ganz schrecklich. Wii Play, der Controller, den man gekauft hat mit einer Spielbeilage dazu, na, hat Nintendo auch einen schönen Trick gemacht, dadurch ist Wii Play eins der meistverkauften, wo es einfach nur ein Controller mit einer Minigame-Beilage war, aber auch die Minispiele, das eigene Duck Hunt mit dabei gehabt und Air Hockey und sowas, war ja noch okay. Und natürlich Wii Sports, gebundelt mit der Konsole. Jetzt nicht speziell für den Schlag von uns als langjährige Videogamer, aber Wii Sports, den Effekt, den es auf die zockende Gesellschaft, nennen wir es mal so, dann hatte und Leute, die dann zum Videospielen reingezogen wurden, die natürlich mittlerweile auch komplett wieder raus sind, nachdem der Wii-Trend dann vorbei ist für die. Es hat genug funktioniert und hat sich auch für die, glaube ich, auch gelohnt. Wenn es nicht dabei gewesen wäre, ich hätte es mir nicht gekauft. Ich glaube, 80% der Zielgruppe von Wii Sports, so wie die immer dargestellt wurde, ist auch mittlerweile einfach schon weggestorben. Und sie, stimmt, und ihre Enkel brauchen die Dinger nicht zu kaufen, weil die kriegen sie vererbt, dann die Wiis. Und alles steht eh immer noch im Schrank drin. Dieses Line-Up, mit Ausnahme von einem, also für mich, für einen langjährigen Gamer von Twilight Princess, was ja ein Gamecube-Titel war, der einfach noch mit rübergezogen wurde, ist da tatsächlich kaum was dabei, was mich richtig dann so aus der Reserve gelockt hat. Es fehlt irgendwie so der eigene neue Brecher. Es muss für mich nicht unbedingt die Marke F-Zero oder sonst was sein, aber ein Spiel wie F-Zero, ne, das diesen Effekt hat, wo du sagen kannst, hey cool, vielleicht eine neue IP oder eine neue Sache oder was die Konsole mal richtig raus aus der Reserve lockt, hat es nicht gegeben, gab es daneben nur Wii Sports und alles hat sich auf Wii Sports konzentriert und der Rest war, womit können wir das Lineup auffüllen für den Third Parties hier, exemplarisch super fruitful tatsächlich eben so, das ist so ein App-Store-Shit von heutzutage. Das könntest du doch keinen mehr für einen Euro an den Mann bringen. Das funktioniert doch tatsächlich echt nicht mehr. Ich habe meine Wii tatsächlich seit dem Launch dann auch hier und ich habe auch eine Handvoll Spiele, die ich gern gespielt habe, aber da hat sich für mich der Trend dann nach GameCube und N64 weitergeführt. Es gibt nur eine Handvoll Spiele, wo ich richtig viel Bock drauf habe, die ich auf der Wii spielen will, primär Nintendo dominiert. Ja. Und ich habe mir dann mehr tatsächlich die Konsole wegen dem Namen als wegen den Spielen erstmal gekauft. Weil ich weiß, Nintendo wird irgendwann mit was rauskommen, worauf ich Lust habe. Kannst du mal kaufen. Oder? Ja, alleine. Also und die war ja selten am Anfang. Ich muss jedem mitleiden, der nicht Mario Galaxy 1 und 2 durchgespielt hat, weil das ja. halt schon mit eins der besten Spiele der aktuellen Generation oder auch der letzten 10 Jahre ist. Ja, Mario Galaxy ist natürlich großartig und auch so rollenspieltechnisch sowas wie Xenoblade gibt es auch nicht viel Vergleichbares dann auf größeren Konsolen. Sin and Punishment, eine neue Version, Klonoa-Auflage noch mal neu gewesen und ich kann es von hier aus eh gar nicht sehen, was ich noch alles da im Regal stehen habe, aber es ist nicht allzu viel. Da gibt schon noch ein paar gute Sachen. Jeder wird schon was finden, aber zum Launch-Line-Up hat man, glaube ich, nicht so viel. Und vielleicht auch die Leute, die das nur als digitale Waage mittlerweile benutzen mit Wii Fit, um zu sehen, damit das Spiel dir dann sagen kann, du bist fett, weil dein BMI nicht mehr passt. Ja. Ich habe doch nur schwere Knochen, Schweine. Der offizielle PS3-Launch, und den habe tatsächlich ich damals gecovert für die TV-Sendung mit einem Beitrag, habe ich mir das komplette Launch-Lineup mal angeschaut von der PlayStation 3. Hier ein knappes halbes Jahr später rausgekommen als in den USA und Japan, glaube ich, war ja auch ein bisschen vorher da, hatten bis dahin einigermaßen was an Titeln zusammengesammelt, war aber auch ein bisschen durchwachsen vom Lineup her. Blazing Angels, Squadrons of World War II, war ein Flugshooter, den sich Wolf, glaube ich, innerhalb der Sendung angeschaut hat. Mich hat es nicht so wirklich angemacht. Call of Duty 3 habe ich tatsächlich für den Quambusch noch als Importversion dann als Praktikant dann kaufen dürfen, damit er sich dann angucken kann. Das Spiel bei der PS3? Bei der PS3 sind okay. Wir tatsächlich. PlayStation 3. Def Jam Icon, eine leider ziemlich verhunzte dritte Ausgabe von Def Jam, dem Rapper-Prügelspiel. Mhm. Def Jam 1 und Def Jam New York, der zweite Teil auf der Xbox und der PS2, sind quasi Wrestling-Spiele mit Rappern gewesen. Wrestling-Prügelspiele waren von den Leuten, die WCW NWO Revenge und WWF No Mercy auf dem N64 gemacht haben, Aki. Die Entwickler, die sind dann mit ihrer Engine quasi haben ihre Engine auf die Rapper dann umgesetzt und das waren die Fortsetzungen von den WWF und WCW-Spielen von damals tatsächlich. Aber war das wirklich so Wrestling-Engine? Das war doch auch mehr so Hauen und Treten noch ein bisschen. Ja, aber es hatte, also es war eigentlich eine Wrestling-Engine, aber natürlich hast du als Rapper denkst du mehr an Hauen und Treten. Was du meinst damit? Jetzt Icon. Ja. Icon war ja dann anders. Icon war das andere, genau. Icon war tatsächlich so ein fast schon mehr klassisch so 2D-Prüglermäßig gedachtes Spiel, wo vor allem auch dann, das war das Gimmick, dass die Umgebung dann im Takt mitgewippt hat. Genau, das Bild habe ich auch noch im Kopf, so dicke Boxen und so, es hat alles pulsiert, ne? Ja, genau, die Häuserschluchten hinten sind dann eben mitgewippt im Takt, ne? So, und dann haben sich die Leute verhauen. War leider bei weitem nicht mehr so gut wie der Wrestling-Ansatz von den älteren Spielen. Mhm. Def Jam Icon, eine ziemlich große Enttäuschung. Enchanted Arms habe ich tatsächlich auch noch hier, aber für die Xbox 360 eine bessere Version als für die PS3. Eines der frühen Rollenspiele von From Software tatsächlich noch gewesen. Die fangen irgendwie tatsächlich als erste mal mit Rollenspielen an auf einer Konsole. Bekannt dafür, dass es einen der wirklich sehr klischeehaft dargestelltesten schwulen Charaktere hat, der dann in deiner Party ist und den Hauptcharakter mal angeilt, die ganze Zeit über. Also nicht mehr noch mehr Alleinstellungsmerkmale als das. Fight Night Round 3, Umsetzung auch auf der Xbox 360 gewesen. Geil ausgesehen. Stimmt, Fight Night war doch immer der Vorzeigetitel für die Next Gen, also für PS3 und Xbox. So, das werden die Konsolen leisten können. Guckt mal hier, Schweiß auf der Stirn und so weiter. Ich finde es heute auch noch tatsächlich immer noch beeindruckend. Es hat ja auch steuerungstechnisch was Neues gemacht, dass du boxen konntest mit den Sticks jetzt irgendwie die Abwehr und dort deine Arme unterschiedlich bewegt hast. Aber dadurch, dass die Konsole effektiv nur zwei große Figuren und keine restliche Welt mit großem Aufwand rendern musste, konnte eben super viel Aufwand in die Figuren stecken. Es war immer so ein schön beeindruckendes visuelles Ding, aber auch ein Multiplattform-Titel. Das stimmt, so Boxspiele sind eigentlich voll die Verarschung, weil da echt nichts gemacht werden muss außer zwei Leuten. Stell dir mal vor, das wären zwei Boxer, die dann noch durch ein offenes New York laufen, während sie kämpfen, da wird es nämlich schon wieder ganz anders aussehen. Ganz anders aussehen nämlich. Ja. Den nächsten Titel hast du, glaube ich, für die Sendung gemacht, Trant. Formula One Championship Edition. Da bist du auch mit Simon auf dem Flugfeld gewesen. Ihr seid dort Auto gefahren mit irgendeinem so Raketenauto. Da hat er noch so ein großes Budget für die Folge. Na, Quambusch hat viel telefoniert und hat ja viele Kontakte. Da haben wir, glaube ich, ordentlich was organisiert bekommen. Also ich wollte eigentlich nur hören, dass Trant sagt, ja, das hat Sony bezahlt damals. Nee. Sony hat es, glaube ich, damals tatsächlich nicht interessiert bei uns. Aber wir konnten schon einiges Zeug dann organisieren tatsächlich. Full Auto 2 Battle Lines, der Sega, ja ein bisschen so, nee, nicht Carmageddon, so ein bisschen richtige Autos mit Open World herumfahren und dann Leute wegballern. War das Reckless von vorhin nicht sowas? War es auch sowas? Ich weiß, ich kenne den Vergleich nicht. Eins von vielen Spielen. Mein erster Beitrag für Game One, Genji Days of the Blade. Ja. Damals angeschaut, ja, typischer Samurai-Slasher mit mittlerweile, damals ja auch eine Meme, die durchs Netz gegangen ist. Ja, genau. Mit Giant Enemy Crab. Ja. Die dann eine der ersten frühen Sachen, die da durchgewandert ist. Aber kein besonders berauschendes Spiel. Marvel Ultimate Alliance hatten wir auch auf der. Hatten wir das auch auf der Xbox? Nee, auf der Wii hatten wir das auch. Okay, ich habe gerade erst gelesen, was der Meme ist. Das ist ja sehr gut. Die Giant Enemy Crab? Ja, was Giant Enemy Crab, was der Meme überhaupt bedeutet. Du kanntest die Meme aber vorher schon mal. The game is infamous for starting the Giant Enemy Crab meme after the producer referred to the game as based on actual Japanese history while demoing a battle with a Giant Enemy Crab. Ach so, ja, ja, genau, stimmt. Das habe ich auch mal nachgelesen. Jetzt fällt es mir wieder ein, echt gut. Ja, ist natürlich, du willst da deinen Punkt machen, auf einmal taucht eine große Riesenkrabbe, die du bekämpfst, auf dem Bildschirm auf. Historisch akkurat. Da komme ich nicht raus, tut mir leid. Mobile Suit Gundam Target Inside, glaube ich, hatte ich kurz gesehen, ein recht billiges Mecherspiel und träge, also schlechter als die Armored Core Sachen, die dann später gekommen sind. Motorstorm. Ja? Ach ja. Ja. Da hattest du ja auch zwei nette Kollegen, glaube ich, die für dich für O-Töne reingekommen sind. Ja, Hatten wir da sonst was im Beitrag nicht wirklich drin? Visuell beeindruckend, aber Motorstorm. Das war Fall, auch einer der PS3-Titel, der noch am ehesten. Wobei das halt natürlich nicht so geil war wie der Render-Trailer, den sie am Anfang gezeigt hatten, der natürlich dann auch Erwartungen geschürt hat. Boah, das will die PS3 können. Ach du Scheiße, ich kack ab. Der Trailer aber war schon ganz geil. Pendulum, glaube ich, ne? Die Musik, oder? Aber wenn man da mal ein bisschen näher hingeguckt hat, dann war es gar nicht mal so weit weg vom Trailer. Also es war eigentlich nur die Spielperspektive, die das Spiel ein bisschen lame hat aussehen lassen. Weil die Kamera so starr hinter dem Auto stand und das Auto war so klein, aber so aus der Cockpit-Perspektive hat es überhaupt eine gehabt? Ich weiß es gar nicht. Aber ich dann sah es gar nicht mal so weit weg aus vom Trailer. Das fand ich schon ganz cool. Nee, einer der Titel, die sich am ehesten gelohnt haben, glaube ich, er hatte lange Ladezeiten, kann mich noch erinnern. Ja. Aber viele der Sachen auf der PS3 durch das langsame Blu-ray-Laufwerk haben zu Beginn speziell lange Ladezeiten gehabt. Und von Installationsseiten will ich gar nicht sprechen. Eine halbe Stunde im Menü warten für Devil May Cry 4. Ja, kompletter Wahnsinn gewesen. NBA Street Home Court. NBA Street ist mittlerweile auch eingeschlafen, glaube ich. Das war der letzte Teil sogar schon. Danach gab es keinen mehr. Meine EA kriegt ja nicht mal ein richtiges NBA Live jetzt zustande. Die haben ja schon jetzt das 2012 oder 13er, das aktuelle, schon wieder gecancelt, nachdem das vom letzten Jahr schon nicht rausgekommen ist. Also weiß ich nicht, was die da tatsächlich anstellen. Aber komisch, NBA Street war eigentlich gut und ich dachte, dass sich das bestimmt auch gut verkauft hat. Es wurde dann aber einfach aufgehört nach dem Teil, dann kam nie wieder eine. Ja. FIFA Street gibt's ja heute noch, das kam ja auch vor einiger Zeit oder es kam raus oder wurde jetzt gerebootet also worden. Kommt ja immer. Es kam vor ein paar Monaten. Finde ich merkwürdig, dass so, es hat ja ein bisschen die NBA Jam-Ecke dann dort ersetzt, als so ein nicht super simulationsmäßiges Fun-Sportspiel. Gab es zum Launch der PS3, dann später aber nicht mehr viel. War ganz nett gewesen. Need for Speed Carbon. Ey, Need for Speed, mir fällt dazu auch nichts mehr ein. NHL 2K7, dann noch die 2K-Reihe ist von Take-Two, ne? Die 2K-Spiele, oder nicht? Oder kriege ich das durcheinander jetzt hier? Also nicht offiziell von EA. Ich weiß auch nicht, was dann dazu kommt. Das ist von 2K noch gewesen, aber das gibt es auch nicht mehr heutzutage. Ja. Der andere groß erwartete Launch-Titel, den durfte ich mir auch damals noch für die Sendung angucken, Resistance Fall of Man. Ach, ja. Ich glaube, ja, der zweite und dritte haben ein bisschen angezogen, aber den fand ich auch ein bisschen, auch wenn ich jetzt nicht der größte Shooter-Fan gewesen bin, mich hat er nicht so direkt angemacht. Das Setting fand ich ganz cool, so ein alternatives London der 50er Jahre, wo eine Alien-Invasion es gibt, ne, und einfach dieser Stil, der recht einzigartig gewesen ist, hat mir ganz gut gefallen. Aber das Spiel selber hat sich ein bisschen träge und nicht so präzise angefühlt. Ich kann es auch nicht richtig dann drauf, auf den Finger drauf packen, weil ich auch schon lange nicht mehr gespielt habe. Ich habe es nicht gerne gespielt eine Zeit lang. Es fehlte vielleicht die ganze Konsolen-Shooter-Erfahrung, die Entwickler seitdem dann gemacht haben. Ich glaube, wenn es dann jetzt, es gibt ja die Resistance Collection, die kommt auch bald raus auf der PS3, wo du alle drei Teile dann drin hast, da wird man wahrscheinlich schon die Diskrepanz sehen zwischen den ganzen Jahren, die da rumliegen, wenn du ein Resistance 3 mit dem ersten dann tatsächlich vergleichst. Ridge Racer 7, Ridge Racer ist Ridge Racer. Eins der wenigen Spiele, die auf der PS3 in richtigen 1080p laufen, für die Leute, die es dann eben interessiert. Zuletzt auch nochmal rausgekommen mit einem kostenlosen 3D-Patch, dass du es auf einem 3D-Fernseher dann in 3D spielen willst. Mich flasht das immer noch tatsächlich ein bisschen. Ridge Racer, 60 Frames, jetzt nicht die aufwendigste Grafik, was jetzt den Detailgrad angeht. Aber egal, dafür halt mal richtig flüssig. Es ist super flüssig, es ist Ridge Racer und selbst ich habe das jetzt nicht mehr für die PS3 dann hier, weil ich es mal verschenkt hatte, wo ich es dann damals keinen Bock hatte eine Zeit lang, aber ich habe mir die Demo irgendwann mal wieder runtergeladen und gespielt, weil es ist Ridge Racer. Mhm. Kannst du noch dir gerne mal geben. Sonic the Hedgehog 2006. eins der schlechtesten Spiele aller Zeiten. Mehr braucht man nicht sagen. Tiger Woods PGA Tour 7. Tom Clancy Splinter Cell Double Agent, die HD-Version. Tony Hawk's Project 8. Oh, das ist auch so in der Versenkung verschwunden. Genauso wie, ich glaube, kaum einer weiß, wie der 9. Teil heißt. Den vergisst man nämlich noch mehr. Tony Hawk. Also ich komme da drauf. American Wasteland war 7. Jo. Die kann man sich noch merken. Project 8 war 8. Tony Hawk's. Kommt dann nicht schon dieser auf dem Board-Kram? Nee, eben nicht. Shred, da Ride. Kam noch ein richtiger Tony Hawk's-Teil raus, der in Konkurrenz zu Skate trat. Und da haben die Tony Hawk's-Leute so Schiss gekriegt. Ach du Scheiße, das Skate kommt ja voll gut an. Alle feiern es ab. Was machen wir nur? Wie ist es denn? Ich will es mir nicht mehr so einfällt, ohne dass ich nachgucke. Okay, überlegt mal, wenn ich schaue mal. Oh, ich hab's hier. Ja. Ja, dann sagt's mir halt. Proving Ground. Proving Ground. Wie krass die in Vergessenheit geraten sind. So. Das Project 8 kennt, glaube ich, auch keiner mehr. Wenn man, ja, auch nicht tatsächlich. Also ich habe American Wasteland noch ein bisschen im Kopf gehabt, weil es ja ein bisschen so versucht hat, dann ein bisschen mit der Formel zu brechen, hat es aber nicht wirklich geschafft. Proving Ground hat auch von Skate übernommen, diese leicht seitliche Perspektive, glaube ich. Ne? Welche? Was? Proving Ground hat auch, dass der Skater nicht in der Mitte ist, sondern ein bisschen links. War es nicht so gewesen? Also meiner Meinung nach, es sah aus wie immer. Also das sah halt altmodisch aus. Ne? Du hattest immer noch so 10 Meter hohe Sprünge, wie immer. Und da hatten sie als Feature eingeführt, dass du 3 Skater-Typen hast. Da gab es den Agro-Skater, den Rigger und noch irgendeinen. Keine Ahnung, also... Dann war es aus. Dann war es tatsächlich auch aus gewesen. Untold Legends, Dark Kingdom, ein Top-Down wie Baldur's Gate, Dark Alliance, Action-Slasher. Das war auch ein Starthill für die PSP. Das habe ich ganz gerne gespielt. So. Gerade diese Dungeon Crawler zum Start von der Konsole finde ich immer ganz angenehm. So. Ja, da kann man sich auch schön drin verlieren, einige Zeit lang. Da baust du einfach. Die sind noch nicht so anspruchsvoll, da kann man nicht viel falsch machen. Ja, es nimmt die Aufmerksamkeit nur so viel in Anspruch, dass du dich dann nicht komplett dem widmen musst. Virtua Fighter 5, auch mit da erschienen Virtua Tennis 3 und World Snooker Championship 2007. Wow. Ja, das hat wahrscheinlich keiner von uns jemals gespielt. World Snooker tatsächlich nicht. Ein buntes Line-Up zum Start gewesen. Die Titel, die man sich dann raussehen kann, hatten vielleicht nicht die ganzen Höhen dann gehabt, wie man sich es gewünscht hätte. Also so, ich hätte mir jetzt nicht unbedingt eine PS3 direkt zum Launch gekauft wegen Ridge Racer, weil schon wieder eben Ridge Racer ist. Resistance Fall of Man war nicht so gut, dass es sich als Kaufgrund dann tatsächlich lohnt. Und das andere Zeug ist eben, Genji ist Genji. Ja, der Rest ist ein bisschen fast schon Massenware, kann man sagen. Also jetzt mal rückblickend, wo wir schon die ganze Zeit drüber reden, es gab eigentlich fast nie einen Launch-Titel, der irgendwie, zumindest für mich, jetzt den Kauf gerechtfertigt hätte. Also Halo 1 für die Xbox 1 würde ich mal so als einen bezeichnen, so ein Ding, wo ich sage, muss ich haben. Aber sonst... Bei mir war, also abgesehen von dem Super Mario World und dem Mario 64. Ja, ja, die waren auch super. Genau. Aber auch persönlich Sonic Adventure war für mich der Kauf, wo ich gesagt habe, ich gebe das Geld für die Konsole aus. Wie gesagt, das hängt mit der Zeit dort zusammen und die eigene Meinung revidiert man relativ schnell, nachdem der Glanz ab ist von Sonic Adventure, weil es einfach kein gutes Spiel ist. Was, aber für die Zeit damals war schon cool. Für die Zeit, du hast dich gerne flashen lassen von dem Teil. Ne? Und ich habe es für das Ausgegraben nochmal gespielt. Hat mich natürlich bei weitem spielerisch eher genervt nach den ganzen Jahren, als dann dass ich dann Bock drauf hatte. Aber ich greife das ganze Spiel vorne und hinten hin, weil das erste Level ist ja irgendwie noch nachvollziehbar im Super-Sonic-Universum, aber dass man dann in der Stadt rumgerannt ist, wo Autos gefahren sind und Menschen wieder gelabert haben, dann warst du im Inneren von einem Hotel. Was soll denn das, Mann? So komische Sachen. Es war neu und anders, auf jeden Fall. Sowas kanntest du bei Sonic vorne dran noch nicht. Für die PS3 selbst, mittlerweile mit den Jahren hat sich natürlich dann das auch gewandelt. PS3 hat sehr, sehr viele gute exklusive Sachen, die da sind. Und ich muss auch tatsächlich sagen, klar, logisch ist es, wenn man Multiplattform-Sachen hat, die sind auf der Xbox 360 meist ein bisschen netter dargestellt. Und du kannst da tatsächlich auf 1080p schalten, dann rendert die Konsole hoch und nicht der Fernseher, dass sie bei meinem Fernseher ein bisschen besser ausschauen. Aber ich weiß nicht warum, ich bin eher ein PS3-Gamer. Ne? Und ich spiele Multiplattform-Sachen, wenn es die dann gibt, nur auf der PS3. Mich interessieren Trophies oder die Gamerscore nicht unbedingt, aber ich fühle mich damit wohler. Also auch so ein Resident Evil 6 habe ich jetzt tatsächlich auf der PS3 dann gespielt und alles, was ich Multiplattform Bock drauf habe, dann spielst du auf der PS3. Das ging bei mir auch längere Zeit so, weil da mehr Exklusivtitel rauskamen. Für die Xbox kam mir lange Zeit nichts mehr. Also bis vor 1-2 Jahren habe ich auch alles auf Xbox gespielt, was ging. Und dann ist das so ein bisschen eingeschlafen. Dann habe ich auch öfter die PS3 bevorzugt. Mhm. Aber ich glaube, da kann sich, also dadurch, dass es spricht ja viel für beide Konsolen, die Multiplattform-Sachen sind eher für alle dann vorhanden. Man kann sich, glaube ich, was die einzelnen Unterschiede angeht, die sind nicht mehr so extrem wie zu Beginn dann gewesen, wo es, was weiß ich, auf der Xbox war, Madden 60 Frames und auf der PS3 30, weil sie es nicht richtig hinbekommen haben. Und es gibt genug exklusives Zeug. Die Halos gibt es dann eben nur auf der Xbox und die Uncharted auf der PS3 und die God of Wars. Man kann sich, glaube ich, dann auch trotz des recht mageren Launch-Lineups im Endeffekt nicht drüber beschweren, dass aus der Konsole dann nichts geworden ist. Mhm. Ne? Ich habe meine auch erst viel, viel später die eigene geholt, weil ich vor allem über die Redaktion damit dann eben versorgt war. Mhm. Ne? Ich konnte ja immer dann, okay, ich mache eh dieses PS3-Spiel diese Woche, dann kann ich es dann in Ruhe mir anschauen. Bis unsere Debug dann weggeraucht ist und meine Spielstände alle weg waren. Oh. Für die alten Sachen. Oh. Damit kommen wir tatsächlich zu der, wir haben es ja am Anfang angesprochen, die lange, lange Dürrezeit zwischen der PS3 und 30.11.2011. Mhm. Steht jetzt der Wii U-Launch dort an und wir gehen einmal kurz durch das Launch-Line-Up. Assassin's Creed 3 kommt dafür raus. Batman Arkham City Armored Edition. Eine leicht aufgewertete Version von Batman Arkham City. Aber ich glaube, dann werde ich es mal nachholen, weil das ist ja auch ein Spiel, was ich kann man schon machen. Der Nachteil da, oder was ein bisschen blöd ist, jetzt gibt es halt diese Game of the Year Edition für die anderen, da sind die ganzen Bonusinhalte auch schon drin. Dann bleibt dir halt nur noch das Gamepad, die Gamepad-Nutzung als besonderes Feature. Also wenn sie das Gimmick, ich habe es beim zweiten Arkham City, das Gimmick mit dem, dass du in diese Infrarotsicht schaltest, nicht mehr so häufig wie beim ersten benutzt. Wenn die es tatsächlich so machen können, dass man das vor den Augen hält und du dann damit die Sicht einschaltest und dann die Sachen lenkst, könnte ich es mir vielleicht tatsächlich cooler und immersiver vorstellen auf der Wii U. Aber ich weiß nicht, ob es dem Spiel so extrem zuträglich ist, dass ich unbedingt die Wii U-Version spielen muss. Ich hatte viel Spaß an der PS3-Version, wo ich sie gespielt habe. Und ich muss dann aber auch sagen, mir hat es nicht so viel Spaß wie Arkham Asylum gemacht im Endeffekt, weil es das Open World nicht so gut genutzt hat, wie es mir gewünscht hätte. Kann man sich gerne geben, ist immer noch ein tolles Spiel, aber nichts, wofür ich dann mir auch eine Wii U dann nochmal kaufen würde. Call of Duty Black Ops 2, da wurde auch zuletzt irgendwas gesagt, dass Black Ops 2 was Besonderes auf der Wii U also der, machen kann. Also das besondere Feature daran ist, was sie jetzt mal demonstriert haben, dass man zum Beispiel Koop spielen kann, dass einer spielt mit einem Controller am Fernseher und der andere hat quasi seinen Screen auf dem Gamepad, was er in der Hand hält. Das ist schon eine ganz coole... Das ist nicht schlecht tatsächlich. So ein Split-Screen mit zwei Screens. Was für eine Auflösung hat das nochmal? 800x480 oder sowas? Weiß ich nicht genau, aber schon okay eigentlich. Das sieht ganz gut aus. Das ist so ein bisschen über Vita-Auflösung, so klein ein bisschen über Vita-Auflösung, glaube ich. Ne? Vita hat ja auch 700 irgendwas mal 400. Nee, 900 irgendwas mal. Hat sie echt tatsächlich? Ja, doch, ja. Ja, ja, die Vita hat eine relativ hohe Auflösung. Aber es sieht gut aus, also kann man nicht meckern für die Größe. Ich hätte es mir schlechter vorgestellt. Black Ops 2, Darksiders 2. Version für die Wii U. Epic Mickey 2 The Power of Two. Das ist aber auch ein Multiplattform-Ding, ne? Das ist nicht exklusiv, oder? Ja, das oder? Ist ein Multiplattform. Es kommt auch für Wii 1, also für die erste Wii, für PS3 und Xbox. Und da wurde jetzt, habe ich jetzt gelesen, dass sie nicht genau wissen, ob es wirklich für die Wii U zum Launch kommt, weil es noch nicht von Nintendo irgendwie durch die Qualitätskontrolle ist. Oh, Nintendo macht dir dann wieder alles zunichte hier. ESPN Sports Connection, sagt mir nichts. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Über Game Party Champions, glaube ich, auch nicht. Ja. Oh, PS3-Version ist gerade rausgeschickt worden, Just Dance 4. Wahnsinn. Ja, mit später als DSL Gangnam Style natürlich für alle Leute, die jetzt drauf abfahren. Ja, habe ich auch gelesen. Madden NFL 13, Leute, die Bock drauf haben. Marvel Avengers Battle for Earth. Ach, ja. Das ist ja das ganz hässliche Spiel, ne? Habt ihr das mal gesehen? Nein. Also das ist noch wie ein Niveau. Bist du dir, dass du es nicht mit Transformers verwechselst? Das ist nämlich auch sehr hässlich. Richtig, ich verwechsel es mit Transformers. Fabian. Ja, aber ich zweifle nicht im Geringsten, dass es auch sehr hässlich sein könnte. Ja. Ja. Mass Effect 3 Special Edition, vorhin kurz angesprochen, fast parallel oder kurze Zeit später kommt eine Mass Effect Trilogy zu vielleicht sogar günstigerem Preis mit allen drei Teilen für Xbox 360 und PC. Ja gut, aber das enthält die Teile 1 und 2 in Form von Comics, die man sich angucken kann. Nein, die richtigen Teile. Ja, aber auf der Wii U sind so, die Teile 1 und 2 okay, ja drin. Gut. Die erste, ist ja wohl auch ein Vorteil. Du voll viel Zeit. Genau, musst nicht spielen. Genau, du kannst die Entscheidungen da einfach kurz in so einer Strichliste abhaken, ja, anstatt dass du dich dann wirklich emotional... Fänd ich perfekt. Muss man kaum Lebenszeit und echte Emotionen dafür und Dafür zahle ich gern 10 Euro mehr. Da will ich aber auch das dritte Spiel dann auch als so Strichliste einfach weghaken können, damit der Abspann dann... Das ist vielleicht eben eine Idee, ob man viel mehr Spiele nicht auch in Form von Strichlisten zum Abhaken umsetzen könnte. Das könntest du als mit dem Headshot. Touchpad Achievement unlocked. Eine Liste, wo überall Headshot steht und du musst immer nur ein Häkchen dahinter machen. Wenn denen die Ideen ausgehen, kann sowas tatsächlich dann auch kommen. NBA 2K13, New Super Mario Bros. U, muss ich tatsächlich sagen, ich habe es gespielt, interessiert mich nicht. Also bitte. Nee. Das hättest du mal am Anfang sagen können, da wäre ich mich vor 3 Stunden gegangen. Auf was? Weil es dich nicht interessiert. Ja, weil ich beleidigt bin, ne? Du bist doch nicht beleidigt wegen New Super Mario Bros. Wii U. Also du kannst ihm schon nicht absprechen, du hast doch Geschmack, Gregor. Das ist schon ein gutes Spiel, das ist dir doch, muss dir doch auch sicher, erkennbar klar, sein. Aber ich bin, was die New Super Mario Bros. Sachen leider zu gesättigt. Ich habe ja auf der Fahrt zur Gamescom das neue 100% durchgespielt. Mit jedem Geheimdings und allem. Ich habe natürlich Komplettlösung benutzt, aber ich habe sehr ausgiebig gespielt. Und fand es auch gut. Obwohl ich das Gefühl hatte, dass in der Sendung nicht voll hämisch rüberkam. Du musst vielleicht Ingo sagen, dass er nicht mit so viel Sarkasmus dann... Im Beitrag hat Budi gesprochen. Und Budi hat ihn gesprochen, dann muss Budi mit nicht so viel Sarkasmus dann... Aber diesen Previews, den wir so, okay, stimmt. Gesprochen. Ich spreche dem Spiel auch nicht ab, dass es dann gut ist. Es ist bestimmt ganz geil. Ich habe aber schon so viel New Super Mario Bros. Varianten dann gespielt in letzter Zeit. Und vor allem, mir gefiel auch Super Mario 3D Land auch ganz gut, dass ich jetzt ein Spiel unter... Es fühlt sich wieder... Ich hatte das Spiel gerade schon gespielt auf dem 3DS. Wieso denn nochmal? Es ist aber ein persönliches Gefühl. Was damit dazu kommt? Nintendo Land, der Kaufgrund für alle. Ich glaube, das wird besser, als viele Leute denken. Da habe ich jetzt schon sehr viel Positives drüber gehört. Sollte Nintendo Land nicht im besten einfach das Betriebssystem der Wii U sein und von dort aus kannst du dann Sachen auswählen? Ja, das dachte ich ursprünglich eigentlich. Viel sinnvoller eigentlich, als daraus ein eigenes Spiel zu machen. Es ist beigepackt, ne? Ist doch, ja, oder musst du extra Geld bezahlen? Bei der Premium-Konsole ist es beigepackt. Bei der schwarzen Premium-Konsole für 350, 349. Ja. Rabbids Land. Das Minispielsammlung von Ubisoft. Nicht Rayman, sondern Rabbids Scribblenauts Unlimited. Ja. Sonic and All-Stars Racing Transformed, jetzt mit Flugzeugen. Es wird bestimmt ganz gut, aber weiß ich jetzt auch nicht, ob man es auf der Wii U, also ist jetzt auch nicht so ein Argument dafür. Ich glaube für viele, dafür, dass es noch kein neues Mario Kart für die Wii U gibt, kann man sich ja mit dem Funracer damit so lange beschäftigen. Mhm. Tekken Tag Tournament 2. Hat ein paar Nintendo-exklusive Features, wie zum Beispiel Pilze und sowas aus dem Mario-Universum, ja, die Charaktere stimmt, das größer hatte ich ja machen. Gesehen, ja, in dem Video. Das könnte ganz interessant werden. Transformers Prime. Das sieht furchtbar aus. Sieht ganz, ganz schlimm aus. Ja, das sieht aus wie eins. Warriors Orochi 3 Hyper. Tran, du kennst dich mit den Spielen aus. Ist das auch so ein Musou-Klopper von Capcom? Wäre schön, wenn es so einer wäre. Nein, das wäre Sengoku Basara. Irgendwie. Was ist denn das jetzt? Ich weiß es nicht. Your Shape Fitness Evolved 2013. Ja. Kauftitel. Und Zombie U. Ich bin mir jetzt nicht sicher, sind das die Launch-Titel oder ist es das berüchtigte Launch-Window von nee, der Nintendo? Das sind tatsächlich, glaube ich, die Launch-Titel, die wirklich an den Tag kommen sollen. Ich vermisse Pikmin da drin. Ja, das kommt erst im Launch-Fenster. Da fehlen aber, fairerweise muss man sagen, es sind noch einige Download-Spiele angekündigt von, oder, weil Nintendo möchte auch verstärkt jetzt Digital-Distribution betreiben. Das ist da interessant, weil das war bei den anderen Konsolen zu der Zeit, wo sie gelauncht wurden, noch gar kein Thema. Da hat sich das ja alles immer erst nach und nach entwickelt. Da kommen noch einige Sachen, zum Beispiel dieses neue von den World of Goo-Leuten, dieses Little Inferno oder wie das heißt. Und noch ein paar andere Sachen. Muss man mal gucken. Also es ist nicht ganz, deckt jetzt nicht ganz alles ab, was wir hier genannt haben. Unabhängig davon, also da ist jetzt auch nicht so viel dabei, wo ich jetzt total in die Luft springe. Aber das Mario kann man sich sicher mal geben. Assassin's Creed, wie gesagt, wenn es wirklich signifikant besser ist als auf den anderen Konsolen, wahrscheinlich auch. Schade, dass Rayman verschoben ist. Das hätte ich mir auch gewünscht zum Start. Ja, ich finde es tatsächlich ein bisschen schade in der Hinsicht. Also mich würde der nach 5 Jahren ohne neue Heimkonsole der Technikvorsprung oder einfach, dass du, also jetzt nicht bezogen auf die grafische Qualität, sondern einfach, dass du eine neue Technik zu Hause hast und wie der Controller funktioniert und wie das alles sein kann und einfach mal eine neue Konsole auspacken und dann sich hinlegen, dann tatsächlich reizen. Nur wenn jetzt sowas wie Pikmin, was für mich am ehesten noch so für einen interessanten Launch-Titel gestanden hätte, nicht, wenn ich das nicht direkt mit der Konsole kaufen kann oder keine Ahnung, gebt mir von mir aus ein Zelda 3D HD-Pack oder irgendwie sowas, ne? Dann Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword in einem Paket in 1080p, 60 Frames. Hätte mich persönlich mehr gereizt als ein Spiel wie New Super Mario Bros. U, was sicher gut ist, was auch visuell ansprechender als die anderen New Super Mario Bros. Spiele dann ausschaut. Aber es hat ein bisschen für mich eben das Gefühl von so, ja, so Allerweltsware. Ja, aber ganz ehrlich, das Zelda klingt natürlich jetzt cool, aber du hättest nach 2 Stunden auch gedacht, ja, okay, das habe ich aber auch schon mal gespielt, ich spiele jetzt nicht nochmal Wind Waker durch, nur weil es in HD was ist. Könnte vielleicht tatsächlich dann so auch passieren. Ja, oder ich muss mir mal, also ich habe irgendwie in der letzten Zeit wieder mehr Bock auf Twilight Princess bekommen, weil ich es dann eben seit 5 Jahren, 6 Jahren nicht mehr gespielt habe und irgendwas reizt mich da wieder. Aber wahrscheinlich spiele ich es dann für eine Stunde oder 1,5 Stunden und sage dann, ne, jetzt reicht's. Immerhin habe ich dann dafür aber auch keine neue Konsole gekauft. Das ist nur deswegen. Wir sind jetzt durch die ganzen Konsolen durchgegangen und ich glaube, was sich da herauskristallisiert hat, so das Launch-Line-Up, was bei einer Konsole dann mit dabei ist, ist natürlich ein wichtiger Faktor, je nachdem, wäre bei mir aber nicht immer der ausschlagende Punkt, kaufst du die Konsole jetzt oder investierst du vielleicht in die Zukunft, ne, dass du die Konsole jetzt schon kaufst oder ich weiß, dass da geile Spiele da rauskommen werden. Und ich glaube, die Wii U würde ich mir tatsächlich maximal im Moment nur kaufen. Ich weiß nicht, ob ich mir gleich sofort ein Spiel dazu kaufen würde, wenn die rauskommt. Was ist denn Konsole sonst? Willst du nur Virtual Console Spiele runterladen? Ja, vielleicht. Erst mal angucken und anschließen und dann vielleicht wieder ausmachen und ja, so. Und einstauben lassen. Ja. Es wird ja nichts anderes sein als mit der Wii dann tatsächlich. Obwohl, ja, ich würde mir tatsächlich kaufen, wenn ich meine Wii damit komplett ersetzen könnte. Kannst nur, kann ich nicht, weil ich habe meine Gamecube-Spiele ja auch noch. Ne? Und ich habe die Wii ja behalten, weil ich da auch die Gamecube-Sachen haben kann und meinen Gamecube verkauft. Die kann ich jetzt auf der Wii U natürlich nicht mehr spielen. Und kann ich meine Virtual Console-Sachen da übertragen lassen? Ja, das kann man. Wird funktionieren, ne? Dass ich es dann rüberziehen lassen kann. Aber einen weiteren Anreiz, um jetzt schon da tatsächlich 350 € für die große Version von dem Ding auszugeben, ich weiß noch nicht. No? Ja, Black Ops, Batman, Assassin's Creed 3, wenn ich spielen will, kriege ich, hier steht eine PS3, hier steht eine Xbox. Muss man tatsächlich warten. Also Trant, du hast dir die jetzt noch nicht vorbestellt. Nee, no? Ich auch nicht. Aber also ich hätte wirklich, wenn Pikmin da gewesen wäre, damit hätte ich Spaß, das würde ich zocken, aber im Moment ist da eigentlich nichts dabei. Nee, habt ihr noch eine Wii zu Hause stehen überhaupt? Ja. Ich habe eine, aber ich habe es im Moment nicht mehr aufgebaut. Ich habe Monster Hunter Tri, hatte ich letztes Mal wieder angeschmissen, vor, keine Ahnung, vor einem Monat und so. Und hab's auch wirklich, nee, ist schon länger her, aber ich habe es wieder mal regelmäßig gespielt, so ein paar Monate lang. 2 oder so. Ja, dann jetzt habe ich es wieder weggeräumt. Ja, müsste man darauf hoffen, dass nicht das gleiche Schicksal die Wii U dann ereilt, je nachdem, also die hat natürlich den Vorteil, dass sie vielleicht als im Moment beste Plattform für Multiplattform-Titel auch noch genutzt werden kann, ne, aber bis Nintendo mit ihren exklusiven Sachen dann hervorkommen, wie Pikmin 3, wie The Wonderful 101, ist es, glaube ich, ne, so heißt es mittlerweile. Da kommt ein Wario-Spiel, ist irgendwie schon angekündigt noch. Bis die Sachen tatsächlich auftauchen, ich werde, glaube ich, tatsächlich nicht im Laden stehen, wenn es dann draußen ist. Vielleicht aber reizt mich dann auch die Knappheit zwischendurch, ne, wenn ich sage, es ist ja schon ausverkauft, die große Variante, die große Version. Oh, wenn ich noch eine finde, schnell kaufen. Ja, und dann nochmal bei eBay für extra Geld nochmal verkaufen, damit ich dann schön Profit mache. Bei der Wii, bei der Wii 1 ja auch viele gemacht damals zum Weihnachtsfest. Wie ich weiß noch, wie ich gekotzt habe, weil man bei der Wii hat man ewig kein RGB-Kabel bekommen. Am Anfang ist er total genervt. Oder war es Komponentenkabel? Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe ein Third-Party-RGB-Kabel mir kaufen müssen, ne, weil das Originalkabel dann nicht mit erhältlich war und die alten Kabel natürlich nicht mehr funktioniert haben von dem GameCube und weil die den Anschluss geändert haben. Das finde ich übrigens sehr löblich. Wie ist die Wii U ist, glaube ich, die erste Konsole, wo sie wirklich mal ein HDMI-Kabel beilegen, was sehr untypisch ist, weil Nintendo legt ja eigentlich keinen Wert unbedingt groß auf diese HD- und Hightech-Geschichten. Und bei der PlayStation 3 oder so, da ist jetzt noch bei der neuesten Slim, packst du aus, da liegt das scheiß AV-Kabel drin, das würde ich alles schlecht. Nicht mal Komponentenkabel? Nein, das ist das schlechteste Audio-Video-Kabel überhaupt dabei, wie vor wie vielen Jahren bei der PS1? Ey, und das ist noch mal doppelt unverschämt, weil man das originale Komponentenkabel ja nirgendwo findet. Nee, ich musste... Das ist doch immer noch so, ne? Ja, ich habe ein originales Sony-Komponentenkabel, das ich vor Jahren für die PS2 mal gekauft habe. Du findest kein originales PS3-Komponentenkabel mehr. Das ist so eine Frechheit, ohne Scheiß. Ich habe das von der PS1 noch, das Original. Ich halte eigentlich immer regelmäßig die Augen offen, weißt du, weil ich ich brauche es jetzt nicht gezielt. Ich habe ja, betreibe die PS3 ja eh per HDMI. Aber wenn ich unterwegs bin, dann gucke ich immer, ob jemand zufällig ein originales Komponentenkabel für die PS3 hat. Nie gesehen. Das ist quasi nicht existent. Also speziell für uns natürlich für Aufnahmezwecke, weil unsere Geräte mit Komponenten funktionieren. Genau, das gucke ich ja. Und weil die Third-Party-Kabel teilweise echt scheiße sind, von der Bildqualität mit so Doppelbildern und komischen Rand, der dann dazu kommt. Ich glaube, das hat auch für viele belangt natürlich, dass immer mehr Leute ihre Spielesachen dann aufnehmen für YouTube oder für Privatzwecke oder sonst was. Es gibt keine so richtig gute Version und HDMI entfällt bei vielen Sachen, weil ja noch der HDCP-Schutz. Das würde es nicht geben, um das mal zu sagen. Weißt du, weil ich auch vorhin gesagt habe, dass die sich sofort nach den Kunden gerichtet haben und einen kleinen Controller auf den Markt geschmissen haben. Also da findest du jedes Zubehör eigentlich. Wie viele Headsets ich von Microsoft hinterhergeschmissen bekommen habe? Ich habe 3 Headsets von denen, die haben mich nichts gekostet. Das sind fast zu viele, ehrlich gesagt. Ja, klar, aber nett, dass sie da dran gedacht haben, weißt du? Da hauen sie dieses Chatpad raus für den Xbox 360 Controller und geben die auch gleich noch ein Headset mit dazu. Das war halt ein Bundle, aber es war halt für mich, es war einfach deutlich billiger, als hätte ich mir das alles einzeln gekauft. Voll nett. Lass uns zum Ende kommen. Es hat schon viel länger gedauert, als wir wollten. Ich bin mittendrin nochmal kurz weggepennt. Zwischendurch, seitdem wir gemacht haben, das ist jetzt schon nach Mitternacht ist mittlerweile und morgen ist ein Arbeitstag. Oh nein. Dann ist das sehr erstaunlich, aber es ist schön, dass wir uns so Wir haben uns nicht in Rage geredet, sondern wir haben uns emotional dem Thema verschrieben. Das geht ja gar nicht, wenn wir drei das machen, dann kann sich ja niemand in Rage reden. Natürlich, ja, wir sind ja gechillt und voll entspannt, was es aussieht. Ey, sorry, dass es so lange gedauert hat, aber danke euch auch und speziell, also wir finden natürlich im Moment wegen der ganzen Arbeitssachen relativ wenig Zeit, dass wir mal uns vernünftig zusammensetzen können. Das machen, jeder hat von seiner eigenen Freizeit hier was rausgenommen. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt dafür. Podcasten macht ja auch Spaß. Macht ich Spaß. Mich ärgert es auch gerade, dass ich so müde bin, ey. Ja, aber du musst ja auch arbeiten, Trant, und du bist ja auch bald auf einer großen Reise, deshalb musst du deine Kräfte tanken. Ja, ich habe eigentlich lange genug gepennt heute. Komisch. Ey, immerhin besser als den Simon, den ich um 3:30 aus dem Bett geklingelt habe. Ich freue mich, wenn wir mit den Handhelds weitermachen. Ja. Freue ich mich schon drauf. Wenn du wieder zurück bist, Trant, von deiner großen Reise, dann komme ich immer in die Redaktion, dem ganzen Gedöns, und dann machen wir in Ruhe mal die Handhelds. Ja. Und werden uns darüber mal austauschen. Dann müssen wir da tatsächlich sagen, was wir zu dem Gameboy damals gekauft haben. Ja, Revenge of the Gator und Turtles. Ja. Das erste. Boah, das habe ich auch gern gespielt. Okay, dann sage ich an dieser Stelle einmal, läuft's überhaupt noch? Ja. Sage ich tschüss, ich war der Gregor. Der Fabian. Und der Trant. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Oh, so, ich muss echt pennen jetzt, ey.